2 Minuten haben wir noch. So, alles gut. Und ab jetzt Licht an der Seite, Kerze brennt. Aufnahme läuft, glaube ich. Ja, alles ist gut. 2 Minuten haben wir noch. Und jetzt fällt einem gerade auf, dass in der Mail 21 Uhr sein kann. Das ist ja komisch. Einer kommt nicht rein. Ich habe aber seine Frage auch nicht ganz verstanden. Ja, die Pfleger kommt nicht rein. Das finde ich ja komisch. Login mag mich irgendwie nicht. Verstehe ich nicht. Wo meint er denn? Nee, meint doch jetzt hier, ne? Na egal, jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir noch 1 Minute, 2 Minuten. Ja, alles vorbereitet ist. Das Gehen fängt wieder an. Habe ich eigentlich schon hinter mir, dachte ich. Die Aufregung ist da. Das gehört auch dazu. So. Alles gut. Oh, Facebook öffnet sich hier nicht auf der Seite. Manchmal läuft es auch komisch. Aber ja, ist nicht so wichtig. Ist gleich 20 Uhr. Oder will noch einer mein Freund werden? Ja, kannst du gerne tun. Nee, ich will ihm keine. Das ist ja albern, jetzt soll ich ihm dann schon welche vorschlagen. Was soll denn der Mist, ey? Nein, will ich nicht. Arschgesicht. Nee, weiß ich auch nicht, was der da hat. Egal, kann ich mich jetzt auch nicht drum kümmern. Jetzt geht es nämlich in einer Minute los. Ja, heute habe ich euch nicht so viel früher zu erzählen. Die übliche Sprechstunde, ne? Kennt ihr ja. Und alles ist vorbereitet. Jetzt ist es eigentlich auch soweit. Und ja, ich werde einfach mal starten. Lange Rede, kurzer Sinn. So, dann wählen wir uns mal ein. Hoffen, dass jetzt alles klappt mit der Audio. Verdammte Hacke, ey. Das muss ich dringend mal. Also jedes Mal, wenn ich Chrome starte, ist die Lautstärkeneinstellung wieder weg und der brüllt mir ins Ohr. Das ist echt absurd. Okay, Sternpasse. Du bist live on air. So, dann grüße ich euch und hoffe, ihr habt alle Zeit und Muße mitgebracht, mal wieder zuzuhören. Es fängt wie immer wieder an bei mir, das habt ihr jetzt nicht mitkriegen können, nur die Konservenhörer werden es, nee, da werde ich es rausschneiden. Windows 8 ist auf dem neuen Podcast-Notebook, das ist deutlich zu merken. Das Erste, was kam, er vergisst jedes Mal die Soundeinstellung für Chrome, was dann dafür sorgt, dass wenn ich Chrome wieder öffne, er mir mit volle Lotte ins Ohr bläst, beziehungsweise ins Mischpult rein. Gruselig. Jetzt fällt mir auch gerade auf, dass ich mein Handy noch vergessen habe. Das blubbert nämlich gerade. Das wollen wir eben schnell mal in den Flugmodus versetzen. Damit das nicht auch noch dazwischen brüllt. Ich muss mir, glaube ich, irgendwann mal ja so eine Liste machen. Ne? Offline-Modus aktivieren. Ja, genau, das möchte ich. Ja, eine schöne Liste muss ich mir, glaube ich, mal machen, damit ich nicht immer die Hälfte vergesse. Dem Chat auch einen schönen guten Abend. Der Interceptor heute als erster. Ja, FTW oder was? First to Ride oder keine Ahnung. Aber okay. Habe ich noch was vorher anzukündigen? Nee, eigentlich nicht. Mein Experimentier-Podcast, den es geben wird, um für diesen so ein bisschen sozusagen üben zu können, den habe ich Blog angekündigt. Da guckt ihr bitte einfach da rein, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. dbuddy.podhost.de. Nee, Potspot, ne? Potspot. .de und da steht das alles drin. Da wollen wir gar nicht hier so ein langes Gerede von machen. Und ja, heute wieder Sprechstunde. Und unser Gast wird Outdoor Spirit sein. Und ich werde jetzt mal versuchen zu erreichen. Ich hoffe, das geht heute alles glatt. Also Windows 8 überzeugt mich noch nicht völlig. Ich habe heute noch mal eine Stunde gesessen, bis ich die Audioeinstellung so einigermaßen hinbekommen habe. Und hoffe mal, dass wir jetzt was Vernünftiges hinkriegen. Ich werde jetzt mal versuchen, da durchzurufen. So. Ja, hört sich schon mal vollversprechend an. dass wir gucken. Servus Jörg. Hi, kannst du mich hören? Ich kann dich hören, sehr gut sogar. Wieso kommt jetzt unser, hörst du uns da noch, hast du irgendwas doppelt an? Ja, ich werde wahrscheinlich hier das Ding jetzt mal ausmachen, das iPad ausmachen. Ja, ich höre nämlich gerade unsere Anfangsmelodie, irritiert etwas. Ich habe es jetzt stumm geschaltet. Okay, ich muss hier am Anfang mal ein bisschen gucken, dass wir in etwa gleich laut sind. Ich sage aber, das sieht aber ganz gut aus schon mal. So, also wenn ich so ein bisschen am Anfang immer, ne, weißt du ja, das, wenn du schon mal gehört hast, dann weißt du, brauche ich immer einen Moment, bis das alles mal hier im Laufen ist. Und auch das kriegen wir aber, glaube ich, in den Griff. Ja, wenn ich singen soll, sagst du Bescheid. Nee, so schlimm wird es nicht. Ich glaube, wir haben jetzt in etwa die gleiche Lautstärke. Ansonsten muss der Chat mal losbrüllen und die Konserve, die gucke ich sowieso immer noch mal nach. Schönen guten Abend, habe ich ja schon gesagt. Fangen wir einfach mal an. Ich habe so ein paar Sachen, habe ich mir mal notiert, ich muss ja natürlich meine Gäste vorher immer ein bisschen stalken. Habe ich gesehen. Wieso gesehen? Wo hast du es gesehen? Ach so, in der Vorankündigung. Sicht auf dem Blog. Ja, okay. Ich habe gesehen 2007, das heißt, du bist ja noch vor der großen Welle sozusagen angefangen. Ja, ich würde mich also manchmal zu den alten Hasen zählen, wobei das ja alles relativ ist, wenn ich mir so andere alte Hasen so angucken. Ja, aber 2007 ist ja nun schon, also ich sag mal so 2008 war ja eigentlich so, fand ich persönlich, ja, die Hauptmasse, die da so lief oder die da plötzlich dazu kam. Das war, hatte ich so das Gefühl, war so ein Breakpoint in meinen Augen. Ja, ich glaube, ich habe noch zu einer Zeit angefangen, wo es eigentlich noch so geheim war und man ein bisschen nicht jedem erzählt hat, was man macht. Und wenn man es einem erzählt hat, dann doch eher auf ungläubiges Staunen gestoßen ist, als auf so Kommentare wie, ja, klar, kenne ich, habe ich schon gemacht und weiß ich. Ja, heute weiß es fast jeder, ne? Das ist wahr, das ist mir auch aufgefallen. Genau. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Ach, das war eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Also ich hatte, wie der Name vielleicht auch schon andeuten kann, als Outdoor-Freak hat mich so die ganze Outdoor-Ausrüstung und der Globetrotter-Katalog schon lange total begeistert. Und da war immer diese Technikabteilung, ja, also diese GPS-Geräte. Ich dachte, ach, eigentlich, ich hatte zwar keinen Use Case dafür, aber ich fand die Dinger total cool. Ja, also egal wo auf der Welt, immer zu wissen, wo man ist, fand ich total stark. Hat aber, wie gesagt, kein Business Case richtig dafür. Hm. Und irgendwann war das dann soweit, dass ich gesagt habe, jetzt kommt so ein Link auf den Tisch, aber wie erkläre ich es meiner Frau? Ja. Dann kam irgendwie dazu, weißt du, Schatz, man könnte ja auch mal dieses Geocaching machen, ja? Das, ne, so als Familie, am Wochenende mal raus. Hm. Und so habe ich es dann begründet, mir so ein Garmin zu kaufen. Ja, hat funktioniert. Also ich habe, glaube ich, in der Zeit, seitdem ich dieses Garmin habe, wahrscheinlich zu 90% der Zeit das Gerät fürs Cachen genutzt, als für andere Outdoor-Aktivitäten. Aber das war so das interne Marketing. Also war das Outdoor praktisch vor dem Cachen aber schon da? Das Outdoor war vom Cachen auf jeden Fall schon da, ja, genau. Ich habe nur einen Grund gesucht, mir dieses Gerät zu kaufen, weil ich wollte das unbedingt haben und da kam mir Geocachen gerade recht. Ja, wohl, ist das nicht Outdoor dann auch schon praktisch? Ja, es ließ sich, also hat sich nahtlos eingefügt nachher. Also ich bin jetzt, eigentlich haben wir uns damals auch gedacht, ja gut, am Wochenende mal raus spazieren gehen, klingt ja so ein bisschen altbacken und ja, stimmt. Mit den Kindern mal rausgehen und dann anstelle von einfach nur im Block laufen, eine Dose suchen, das klang schon ganz spannend und so haben wir es die Jahre jetzt auch durchgezogen. Also es ist immer noch Bestandteil von unserer Freizeitaktivität, mittlerweile auch wieder mehr aufs Outdoor bezogen als auf alles andere. Von daher, nee, das hat sich nahtlos eingefügt, würde ich sagen. Aber wie hast du das denn vorher gemacht? Ich meine, ich habe mir mal deinen Blog da angeguckt, also du läufst ja jetzt nicht wirklich durch den Wald, sondern das sind ja nur Strecken. Bist du da mit Karte hoch oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, letzten Endes hat man es ja auch so gelernt, ne? Also wenn du jetzt mit Leuten sprichst, die jetzt irgendwelche Touren machen, dann sagt dir jeder, du sollst ja nicht auf deinen GPS verlassen, weil wenn da die Batterien alle sind, dann stehst du da und ohne Karte, Kompass, das hat man eigentlich immer als Backup auch mit dabei. Ich bin jetzt auch jemand, der zum Beispiel gerne Karten sammelt. Ja, es ist nicht so, dass ich nur aufs GPS gucke, sondern überall da, wo ich bin, meine Frau regt sich ja schon mal ein bisschen auf, versuche ich auch immer dann die Topokarten zu kaufen. Die stapeln sich halt hier links von mir in der Kiste. Auch wenn ich sie nie gebraucht habe und meistens das GPS benutze, eine Karte ist meistens auch als Mitbringsel dann im Gepäck, wenn wir wieder zurückfahren. Nee, wir haben das teilweise auch so gemacht. Wir waren also zu Studienzeiten oder als wir im Studium fertig waren, noch bevor wir Kinder gekriegt haben, noch bevor an Geocaching noch zu denken war, haben wir auch diverse Fernreisen gemacht. Und da war es eher so, dass ich dann grundsätzlich auf solche Sachen verzichtet habe und gesagt habe, komm, die sind... Früher haben die großen Entdecker sind nur mit dem Sextanten losgezogen und dann werden wir wohl auch mit Karte und Kompass irgendwie durch Australien kommen und das ist dann ja hast du das, andere Seite der Medaille, ne? Hast du das dann in irgendeiner Form gelernt oder bist da reingewachsen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe im Moment immer so das Gefühl, dass bei manchen Caches schon die Gefahr besteht, dass die eigentlich für Leute sind oder zumindest auf die man sich vorbereiten sollte und die Leute gehen an Hausschuhen hin so. Deswegen, wie bist du da langsam rangegangen oder bist du da reingeschmissen worden oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, in diese ganze Outdoor-Thematik würde ich sagen, bin ich so reingewachsen. Ich muss auch ein bisschen sagen, ich hatte ein bisschen Glück dabei. Es hat mich schon mal so ein bisschen interessiert, aber durch ja glückliche Umstände bin ich halt auch mal so in einen Freundeskreis reingekommen, die ähnlich drauf waren. Das heißt, bin halt in einem Kanuverein dann auch groß geworden und dann halt am Wochenende hast du irgendwelche Paddeltouren gemacht und ständig mit Zelt unterwegs und das hat sich halt so entwickelt und wie gesagt, dadurch hat sich da auch der Freundeskreis manifestiert, die alle ähnlich drauf waren und kann mich jetzt, glaube ich, auch glücklich schätzen, Großteil meines Freundeskreises zu haben, der ähnlich bekloppt ist, sage ich mal. Von daher fällt es mir immer relativ wenig schwer, Leute für solche Aktivitäten auch zu finden. Das ist mal ganz gut. Ja. Na, ich hatte dieses Jahr so das Gefühl, dass also es fiel mir das erste Mal auf, jetzt bei Nothing But Stones, da war lese ich natürlich immer noch die Logs mit, weil es einfach so ein Cache ist, der einem im Gedächtnis bleibt. Und dass dann einer da nach vorne und seine Klamotten waren nicht richtig wasserdicht und er war auch nicht richtig angezogen, genug zu essen hatte er auch nicht mit. Wo ich mich so am Ende gefragt habe, der fährt an den nördlichsten Zipfel Europas. Womit hat der gerechnet, bei 20 Grad nach vorne zu laufen oder was? Also das ist, ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, aber ich habe das Gefühl manchmal, dass die Leute immer leichtsinniger dabei werden. Gar nicht mal negativ gemeint, sondern sich echt überschätzen, gerade in diesem Outdoor-Bereich. Deswegen interessierte mich das, ob du das so aus Erfahrung auch irgendwie bestätigen kannst oder ob du das nicht so merkst. Nee, man merkt ja schon, dass man... ich meine, die ganzen Materialien und Ausrüstungsgegenstände, die du heutzutage bekommst, die vermitteln dir auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Ja, guck dir den Wolfskin-Katalog an. Da hast du auch irgendwelche Bilder, wo die Kinder im Schnee rumtoben oder irgendwelche Leute, die auf Klettersteigen rumlaufen. Und da wird dir, glaube ich, schon ein gewisses Gefühl vermittelt. Brauchst du bloß die richtige Ausrüstung kaufen und schon bist du gefeit. Ne? Dann hast du noch ein Handy und GPS dabei und dir kann schon gar nichts mehr passieren. Das begegnet dir aber immer wieder, dass du nicht nur beim Geocachen, auch beim Paddeln und Klettern hast du immer wieder Berichte von Leuten. Ich erinnere mich gerade, wo wir jetzt, das ist noch gar nicht allzu lange her, wo sie irgendwie in den Bergen eine Studentengruppe mit dem Heli fast retten mussten, die, wo war denn das? Ich glaube, die Watzmann-Überschreitung. Oh Mann, hatten die vor und das war ihre zweite Bergtour überhaupt und die waren kurz vorm Kältetod. Also ich glaube, das ist einfach ein Zeichen der Zeit, wo dir ein gewisses Maß an Sicherheit vermittelt wird, was gar nicht der Realität entspricht. Ne? Ja, ich habe das beim Klettern gemerkt. Wir sind, ich durfte mal in Schwerin mitklettern, da waren mal die Höhenretter aus Braunschweig kamen die, glaube ich. Die hatten den Dosenfischern da einen Termin gemacht und dann sind wir da hochgeklettert. Und ich bin gar nicht erst hoch, ich bin zu blöd für dieses Brusiken, das habe ich dann Heike überlassen, die hat es dann gemacht. Und als sie oben war, verklemmte sich dieses Gerät. Das war gleich so ein richtig schöner Effekt, dass ich gelernt habe, okay, Gerät ist schön, aber das nützt dir herzlich wenig, wenn du damit im Baum hängst und es dann kaputt geht. Also, ja. Ja, das ist so ein bisschen, ich meine, gibt es auch eine unheimliche Vielfalt an Geräten und an Techniken und da bin ich auch eher Purist, glaube ich, an der Stelle. Ich habe jetzt Grigri und wie die ganzen Halbautomaten heißen, setze ich auch bewusst nicht ein. Ich bin auch einer von denen, die halt mit einer Steilklemme hochsteigen und dann oben auch umbauen, einfach um diese Handgriffe auch zu üben, ja, und bewusst auch sich der Situation auszusetzen. Du musst jetzt halt gucken, dass du dich erst sicherst, dann umbaust und dann dich abseilst. Sicherlich wäre es mit dem Grigio, mit weiß der Geier was für Halbautomaten einfacher, einfach hochsteigen und dann zack, wieder abseilen, ne? Oder ablassen. Aber da, das ist ein Punkt, da gehört dann ein bisschen Übung mit dabei und da kann auch viel schief gehen. Ja. Solche Fälle, wo die Leute dann irgendwie irgendwo hingen und sich die Geräte verklemmt haben, hat man des Öfteren mal gesehen, ja. Und dann merkt man auch schnell, wo dann die Routine aufhört und wo die Hektik anfängt. Also ist mir selber auch passiert, dass so ein Cinch ist der Griff gebrochen und dann hing ich auch da. Da hatte ich zum Glück dann den Pixel dabei und der wusste wenigstens, was er tut, ich nicht. Da hat er mich dann auch da von der Steilwand geholt. Also ich bin da echt sehr, sehr vorsichtig und nur mit einem, der weiß, was er tut. Es sei denn, ich gehe mit unserem Cibalba los, mit unserer Strickleiter. Da wissen wir tatsächlich immer nicht so richtig, was wir tun, aber das ist auch nicht ganz so gefährlich. Und ja, runterkommen wir. Ja, nee, Strickleiter ist spannend, da brauchst du echt nichts wissen. Das ist für uns genau das Richtige. Ich bin so, glaube ich, für diese Klettertechniken. Ich glaube, das muss man auch ein bisschen lieben, sonst lernt man das auch nicht wirklich, habe ich das Gefühl. Ja, ich bin zum Klettern ja auch so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, würde ich sagen. Eigentlich, wenn ich gefragt werde, bin ich ja eher von der Seele her Paddler. Mhm. Und, also auch so Wildwasserpaddler. Und ich hatte im Freundeskreis auch Leute, die ja auch so ein bisschen mitgepaddelt sind, aber dann ihrerseits eher Kletterer waren. Und der sagte dann irgendwann mal, komm, wenn ihr wirklich mal ernsthaft paddeln wollt aus der Schlucht raus, dann müsst ihr auch so ein paar Klettertechniken beherrschen. Und dann hat er uns mal mit den Steinbruch genommen und hat ein bisschen Abseilen geübt und sagte dann nachher kopfschüttelnd, also mit euch macht das gar keinen Spaß, ihr habt ja gar keinen Schiss davor. Und dann hat sich das ein bisschen entwickelt. Also seitdem waren wir auch regelmäßig klettern, haben auch diverse Touren gemacht. Das ergänzt sich ganz wunderbar, weil in einem Punkt hat er natürlich recht gehabt. Man braucht schon diverse Techniken vom Klettern, wenn man ernsthaft auch Wildwasserpaddeln betreiben will. Von daher war das so mein Weg da in diese ganze Klettergeschichte rein. Ja, scheint ja auch so irgendwie, scheint dieses Hobby auch irgendwie zusammenzugehören. Ich habe selbst einen Arbeitskollegen und der ist immer im Kanu unterwegs und dann auch irgendwie gibt es hier auf See auch, ne? Ich glaube, das ist so ein Seewasserkanu, womit sie auch von Nord- und Ostsee rumfahren können. Und der ist auch, Klettern ist so nebenbei, hat er dann auch mal angefangen. Also scheint irgendwie die Leute, die das eine mögen, scheinen das andere auch zu mögen. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Ja, wir hatten ja auch schon Fälle. Also er hat ja nicht ganz Unrecht gehabt. Ja, wir sind mal, es gab mal eine Zeit, als wir noch jung und dynamisch waren, sind wir mal so ein bisschen antizyklisch im November, wo kein Mensch mehr in die Alpen fährt zum Paddeln, ja, weil da ist selten Wasser, man muss viel rumfahren, es ist kalt, es schneit teilweise. Wir sind immer wie die Bekloppten Oktober, November in die Alpen gefahren auf der Suche nach Wasser und da hatten wir tatsächlich mal einen Bach, wo wir dann feststellen mussten, okay, da vorne, also der Bach verjüngt sich, das ganze Wasser schießt in den Wasserfall, dahinter war, also der Wasserfall war, glaube ich, weiß nicht, 5, 6, 7 Meter hoch, dahinter keine Chance mehr weiter und rechts und links halt steile Wände und Schnee und dann mussten wir halt wirklich mit Seiltechniken und hochkraxeln, die Boote da rausziehen und sowas. Also das hat schon Hand und Fuß gehabt. Das noch bei Glätte, mein Gott, nee, also da hört es, glaube ich, bei mir dann auf. Nee, also es war halt spannend, weil letzten Endes findet man immer noch gute Bäche mit Wasser. Man muss halt auch mal mit etwas widrigeren Bedingungen rechnen. Naja, muss man einfach auch Lust zu haben. Also ich weiß nicht, es gibt so manche Sachen. Wir haben ja dieses Jahr versucht, diesen Halti zu machen, wo du 50 Kilometer hin und wieder zurück musst dann. Und da habe ich einfach gemerkt, wir hätten es wahrscheinlich, also Heike wollte dann sogar trotzdem laufen, wir hätten es vielleicht auch geschafft, aber es hätte so 7, 8 Tage gedauert. Mhm. Und das ist das, wo ich dann gesagt habe, nee, das ist genau für mich ein Schritt zu weit, dass selbst wenn ich es schaffe, da habe ich einfach keine Lust mehr zu. Und ich glaube, wenn du da nicht mit Lust und Laune rangehst, dann kann sowas nur schlecht laufen. Woran hat es da gelegen? An der Strecke oder am Untergrund? Oder? Ja, der Untergrund. Also wir haben ja vorher gedacht, 50 Kilometer hin, 50 zurück, sind 4 Tage. Weil lange Strecken laufen, haben wir überhaupt keine Probleme mit. Und da stand immer was von Wanderweg so schön drin. Ja. Und vor Ort stellte sich nochmal raus, dass das so wie grobes Kopfsteinpflaster, alles so halbrunde Steine. Und zwar die gesamte Strecke. Also mir taten echt die Füße abends schon weh. Und so sind wir am ersten Tag dann 11 Kilometer gelaufen und haben gemerkt, also mindestens 7 Tage, sonst wird das nichts. Und dann sind wir umgedreht und dann sind wir am ersten Tag halt 25 Kilometer, glaube ich, gelaufen und waren dann auch wirklich körperlich tot und waren froh, dass wir es abgebrochen haben, weil da ist dann, da muss man dann auch selber mal sich einschätzen und sagen, nee, ach, weiß ich nicht, vielleicht als ich 20 war, aber nee, jetzt ist mir das auch, das ist auch eine gewisse Unbequemlichkeit, so oft draußen zu übernachten. Ich meine, wem erzähle ich das? Du weißt das besser als ich. Ja, ich glaube, dieses mit dem Untergrund, das hatte ich mal auf Island. Also ich kann das ziemlich gut nachvollziehen, dass man dann irgendwie am Abend denkt, meine Güte, jetzt müssen meine Bänder ja doppelt so weit sein oder doppelt so gedehnt sein, ja. wie normalerweise. Und nee, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, auf der einen anderen Seite sage ich immer wieder, es macht Spaß, man muss eine gewisse Leidensfähigkeit bei solchen Touren auch mitbringen, einfach vielleicht auch mal dann, weiß nicht, einfach abschalten und sagen, okay, noch 4 Tage und dann habe ich wieder ein vernünftiges Dach über dem Kopf. Wie macht ihr das denn? Nehmt ihr Kinder mit oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wir, bei irgendwelchen fiesen Touren kommen die Kinder natürlich nicht mit. Wie alt sind die denn? Meine sind 7 und 10. Ja, okay, das ist natürlich auch ein... Wobei wir von Anfang an die Kinder auch mit zum Zelten mitnehmen. Also das ist so, ich sag mal so unser Standardunterkunft von Frühjahr bis Herbst, sage ich mal. wir haben mit dem Großen, ich weiß gar nicht, der war noch nicht mal ein Jahr alt, glaube ich, dann haben wir mal eine Probenacht im Zelt verbracht, das für gut befunden und sind dann auch direkt in den Zelturlaub gefahren. Für die Kinder ist es das Größte irgendwie. Was, ich habe die Erfahrung gemacht. Ich wollte gerade sagen, für Kinder ist doch klasse. Also, gibt es doch nichts Besseres. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich die Erwachsenen immer viel zu viel Gedanken mache. Ne? Und letzten Endes, wenn man unterwegs ist, die Kinder freuen sich einfach. Ja, die laufen den ganzen Tag barfuß rum, sind unterwegs, kommen abends total verdreckt und todmüde zurück. Und du hast deine Ruhe. Ja, meistens bin ich ja dann auch total verdreckt und todmüde. Ja, aber über Tag, glaube ich, ist ja auch mal ganz schön, da mal ohne Kinder zu sein, weil die beschäftigt sind, oder nicht? Ja, vor allem musst du nicht ständig irgendwo gucken. Halt, ne? Wenn du einen Zeltplatz hast zum Beispiel, da gibt es meistens dann einen Spielplatz oder andere Kinder oder wo die Zwerge rumlaufen können. In einem Hotel, was willst du da machen? Da musst du aufpassen, dass sie nicht die Einrichtung auseinandernehmen oder nicht ständig vor der Glotze hängen oder musst dann halt in der Stadt rumfahren. Also da dürfte es auch nicht laut sein, dann sind die anderen wieder, ja, es ist klar. Ja, du hast halt dann von weiß nicht, von 7 bis 10 hast du Frühstück und nö, das ist eigentlich, also die Kinder haben da Spaß dran, wenn du ihnen sagst, komm, wir fahren Zelten, dann sind die auf jeden Fall gut mit dabei, die wissen, wie es da auch langläuft, haben auch einen guten Schlafsack für etwas kältere Nächte. Ich erinnere mich, wir waren mal vor, wie lange ist es her, 3 oder 4 Jahre, da waren wir im Allgäu Zelten. Das war irgendwie der kälteste August seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Allgäu. Ja, wir hatten irgendwie nachts 5 Grad oder was. Oh, das ist aber schon frisch, ja. Und ich bin heute noch davon überzeugt, dass die Dauercamper Wetten abgeschlossen haben, wie lange wir es aushalten auf dem Platz. Weil wir waren, abgesehen von einer anderen Familie, die sich ein Zelt ausgeliehen hatten und nach 2 Tagen das Experiment abgebrochen hatten, waren wir der einzige Camper da auf dem Zelt. Ich verstehe gar nicht. Also wenn man echt einen vernünftigen Schlafsack hat, der muss gar nicht so teuer sein. Haben wir ja bei Nassim Mazdons damals auch gemerkt. Da war es ja auch im August um die 5 Grad nachts. Dann finde ich das gar kein Problem. Also der muss wirklich was taugen, das ist wichtig. Das einzige Problem ist morgens, finde ich, das Aufstehen. Das ist echt unangenehm. Also aus dem Schlafsack. Schön kuschelig warm im Schlafsack ist. Genau, wenn du dann da rauskommst. Aber das ist auch 2 Minuten und dann ist es sogar erfrischend. Also nee, also das glaube ich, hätte ich auch durchgehalten. Das geht sogar, ja. Ich glaube, der fieseste Moment ist, in die kalten Schuhe reinzusteigen. Dann. Oh ja, das stimmt. Das kann, ja, das trifft es. Ja, okay. Aber ein Jahr hast du ihn das erste Mal mitgenommen. Da sehe ich hier im Chat, haben wir den Tracer. Also hast gehört, Tracer, du kannst deine Kleine auch schon mal vorbereiten. Die müsste ja auch dann bald soweit sein. Mittlerweile gibt es ja auch eine gute Auswahl an vernünftigen Kinderschlafsäcken. Das war damals, als wir geschaut haben, da gab es, glaube ich, von Ayungilak gab es nur ein einziges Modell. Ach ja, klar, ja, habe ich gerade drüber nachgedacht, ja. Was du auch so in der Länge dann so einstellen konntest. Also der hatte so per Reißverschluss konntest du dann halt so Fußteil noch abnehmen und dann den Schlafsack so ein bisschen in der Länge verändern. Aber also ich musste damals halt nur aufpassen, immer wenn ich wach geworden bin, habe ich halt geguckt, der kurze, also die beiden Jungs, die haben auch total unterschiedliche Schlafpositionen, ja, der der Große, der verschwindet im Schlafsack, den siehst du bis morgens nicht mehr, der ist komplett weg. Ja, der krümelt sich da irgendwie im Fußteil zusammen. Und der Kleine, der hat sich damals halt immer so rausgewunden. Den habe ich dann 3, 4, 5 Mal die Nacht wieder zurückgestopft in den Schlafsack, was dann doch ein bisschen cool war. Aber das ging alles. Und seitdem haben die echt viel Spaß und wissen auch, wo es lang geht. Und nee, das passt schon. Nur halt, wenn wir jetzt irgendwelche Sachen machen, weiß nicht, ob du das im Blog auch gelesen hattest, da wir haben mit ein paar Freunden, machen wir im Winter mal diese Eifelsteigtour. Da hat man ja beim letzten Mal mein Kälterekord aufgestellt, wo wir irgendwie, also wir haben draußen mal gemessen, da hatten wir das minus 17. Oh. Und im Innenzelt hatten wir eine Uhr mal zu liegen, die hat dann minus 11 angezeigt morgens. Das sind natürlich Sachen, da würde ich ums Verrecken meine Kinder nicht mitnehmen. Wobei ich erstaunlicherweise, wir haben ja früher mal ein Haus in Schweden gehabt, ein großes, und da hatten wir mal bis zu 20 Grad minus, da ist ja doch ein bisschen kälter als hier. Aber ich fand die Kälte wesentlich angenehmer als hier, weil es überhaupt nicht mehr feucht war. Ja, die ist trockener. Ne? Ja, das war echt besser auszuhalten, als hier irgendwie 5 Grad minus und so feuchte. Also, ja. Aber nee, den Blog, ich habe ihn ja auch aufgenommen. Ich muss es hier auch nochmal erwähnen. Du darfst ja kein Selbstlob machen, dann mache ich das hier. Ey, alleine wegen der Bilder ist das schon cool. Das muss ich echt mal sagen. Also die habe ich mir schon sehr neidisch angeguckt. Ich weiß, dass ich mich zu einigen davon niemals überwinden werde. Aber fantastische Bilder, ehrlich. Also ich bin immer zu faul, alles zu lesen. Ich habe das meiste nur überflogen, aber es ist ja also super beeindruckend. Alleine da oben über diese Bergkämme zu gehen, das finde ich immer so geil. Da stelle ich mir vor, kriege ich Schiss, weil es da rechts und links so steil runtergeht. Da hätte ich echt so, weiß ich nicht, ich glaube, da wäre bei mir Ende mit der Höhe. Ja, ich habe halt immer nur Pech mit der Sicht da, ne? Egal bei welchen Gradtouren ich bisher war, es war immer scheiß Sicht. Stimmt, also, ja, stimmt. Das sieht man. Ja, obwohl das eine, wo du über den Wolken hier bist, da ist die Sicht ja doch schon ziemlich fantastisch. Ja, bisher haben wir Glück gehabt bei solchen Sachen. Aber wie gesagt, bei solchen Gradtouren, also ich stelle mir das doch mal schön vor, ne? Du hast einen Grat, du gehst wirklich dann auf irgendwie so einem 50 Zentimeter Felsband und rechts und links geht es schön runter. Aber da hatte ich bisher immer das Pech, dass dann immer irgendwelche Wolken da waren. Also bisher bei allen Gradtouren habe ich immer gesagt, ich muss hier nochmal wiederkommen bei schöner Sicht. Ja, ich möchte das ja immer nochmal in Frankreich machen. Da gibt es ja irgendwo solche Trassen, wo also jeder in Anführungszeichen normale Mensch auch hochgehen kann. Wo das aber auch so schmal ist und dann so steil runtergeht. Ich habe das irgendwo mal in der Globetrotter-Zeitung gesehen. Oh, sah hoch beeindruckend aus. Aber eben sozusagen 3 Meter breite Wanderwege und dann so steil runter. Also fand ich sehr spannend, ja. Das Schlimme bei sowas ist ja immer, dass man, also mir ist jetzt sowas wie Höhenangst irgendwie, ja, fremd, würde ich sagen. Ja. Das Schlimme ist ja, dass man dann Leute, die Höhenangst haben, überhaupt nicht verstehen kann, ja, dass was die wirklich für einen Stress haben dann an der Stelle, ja. Und meine Frau und mein Großer, die sind ja so ein bisschen von Höhenangst, sage ich mal, betroffen. Ja. Das ist immer so ein bisschen schade, weil ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen und auch schlecht einschätzen. Bei solchen Touren. Ich glaube, meine Frau hat neulich auch auf irgendeinem Blog-Eintrag auch geschrieben, wie gut, dass sie vorher mal gar nicht weiß, wo wir da hingehen und erst im Nachhinein die Bilder sieht. Ja gut, ich habe das Glück, also richtig Höhenangst habe ich nicht, aber so ab 12 Meter, sage ich mal, wenn ich mich dann da irgendwo oben im Baum in Ast setze, um mal auszuruhen, weil die Strickleiter ist ja mal relativ anstrengend, dann bin ich aber auch schon so, dass ich mich da oben, ja, festklammer will ich nicht sagen, aber ich halte mich schon sehr fest dann. Also da werde ich dann irgendwie nervös. Ich weiß nicht, ob das schon so die Ansatz von Höhenangst ist, keine Ahnung. Aber deswegen kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wie es einem geht, wenn er da Angst oben hat. Also ich kriege also auch keine Panik oder so, ne? Aber ich setze mich jetzt nicht auf dem Ast, könnte man gemütlich sitzen, aber ich sitze dann da und halte mich trotzdem noch am Baum zusätzlich fest. So albern, das ja ist. Ein bisschen mulmig gehört halt dazu. Halt, ne? Ich weiß nicht, ob du den Preike Stolen kennst in Norwegen. Nee. Das ist so eine Felsnase. Da kann man sich wahrscheinlich auch diverse UFD-Filme angucken, ne? Wo die von dieser Art Kanzel, das sind, glaube ich, so bis zur Wasseroberfläche, dürften so 600, 700 Meter sein. Das ist auch, ich meine, da habe ich auch gesessen und die Beine baumeln lassen, aber da geht es mir dann auch im Magen rum. Komisches Gefühl dann, ja. Ja. Auf dem waren wir auch wieder antizyklisch unterwegs. Da sind wir damals mit einem Freund hoch und haben gedacht, komm, wir wollen da oben auf den Preikestolen übernachten. Das Ding, die Plattform ist relativ groß. Ja. Und wir sind halt abends hoch, wenn alle Leute runtergekommen sind. Ja, klar. haben dann unsere Schlafsäcke, Isomatten ausgebreitet. Ich habe total beschissen geschlafen, weil ich im Traum immer gedacht habe, ich rolle jetzt runter. Ah, okay, ja klar, kann ich mir vorstellen. Das völlig absurd war eigentlich. Ja, aber das ist ja genauso, wie man da steht und immer das Gefühl hat, man fällt da runter, obwohl man 10 Meter Platz hat. Also ja, dieses Absurde ist aber vielleicht auch so ein Selbstschutz. Ich glaube, das muss man, ist ja auch gut, wenn man dann konzentriert ist. Ja, also Tiefe saugt ja auch, ne? Das ist, ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, ja, ne? Wenn du irgendwie in die Tiefe guckst, ne, man hat das Gefühl, die saugt einen runter. Ich muss dahin, ja, so ein bisschen. Ja, ich weiß, was du meinst. Sehr genau. Hast du denn cashmäßig auch schon mal irgendwas? Also ich meine, es gibt ja so hier die Seilbahn da von JR. Warst du da auch schon oben? Nein, ich stand neulich im Tal, also im Sommer, Anfang des Sommers waren wir in dem Austertal und haben quasi unterhalb dieser Seilbahn gestanden. Ja. Ich habe es natürlich, also ich habe es damals, als JR den gepublished hat oder hat publishen lassen, direkt auf die Watchlist auch gepackt. Ja, was für eine geile Tour, ne? Die Bilder waren ja einfach nur großartig. Wir haben vom Jeeper MTJ, der hat ja unterhalb der Seilbahn quasi, wenn man von der italienischen Seite hochguckt, rechts vom Matterhorn hat er so ein, zwei Caches gelegt in verlassene Seilbahnstationen. Ja. Und da hatte ich mir irgendwie mal einen ausgeguckt, so einen Mystery von ihm, der auch ein T5 war, meine ich, in so einer verlassenen Seilbahnstation, halt eine Etage tiefer. Ja. Und da war irgendwie Anfang des Sommers, war der nach 3-4 Monaten, war der noch ungefunden. Und da ich den Martin auch zumindest virtuell kenne, ja, habe ich gesagt, komm, jetzt fahre ich da mal vorbei. Das passte auch ganz gut mit der Planung von unserem Urlaub. Wir wollten nach Korsika und ich hatte mal bei Google Maps geguckt und es lag dieses Tal auf dem Weg. Und dann sind wir eher da in dem Tal gewesen. Und ich habe von unten habe ich diese Seilbahnstation gesehen. Mhm. Also steht noch auf einer Watchlist. Wir hatten ja, glaube ich, auch mal hier der Sandmann und Abba hatten ja auch mal vor, da quasi ein kleines Event draus zu machen. Das glaube ich aber erst, wenn sie oben sind. Sorry Sandmann, aber ich glaube es erst, wenn ich dich da oben sehe. Ja, ich hatte bei den beiden auch angefragt, wie sieht's denn aus? Also wenn ihr da irgendwas Konkretes plant, dann sagt mal Bescheid. Ich hätte da echt Bock drauf, mitzukommen. Mittlerweile, ich würde immer noch mitkommen, ja. Allerdings, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da wirklich mit einem großen Pulk hochfahren würde. Ja, wir wollen das nächstes Jahr tatsächlich versuchen. Ich glaube zwar nicht, dass wir es schaffen, aber versuchen wollen wir es mal. Wir sind aber dann auch zu viert unterwegs, alle rund um die 50, also so eine alten Truppe, aber die eben auch das gleiche Tempo und das gleiche Leistungsvermögen so in etwa hat. Deswegen würde ich auch mich nicht in der Gruppe anschließen, weil bei solchen Touren möchte ich immer wissen, mit wem ich die mache. Also ich würde zum Beispiel so eine Tour nie mit dir machen, weil ich es nicht zutrauen würde, so weil ich genau weiß, du würdest dich vorne langweilen und wir hinten würden irgendwie vor Schweiß sonst was machen. Und das macht keinen Sinn in meinen Augen. Ach, das habe ich jetzt auch gedacht irgendwie, weil, weiß nicht, ich hatte schon, weiß nicht, wir haben dieses Jahr eine Tour auf einen knapp 4000er gemacht und letztes Jahr waren wir auf dem Gran Paradiso, da liegt ja auch, oder lag mal ein Cache oben drauf. Ja. Und da sind wir sind der Niederrheiner und wir sind ja hier fast, was haben wir hier für eine Höhe, das sind 100, 200, 300 Meter maximal vielleicht. Ne? Also nicht so viel, ja. Und Das ist als Niederrheiner nutzt man ja seinen Urlaub und seine freie Zeit auch etwas anders, optimal und dann wird das halt alles getaktet. Ne? Ja, dann wird halt der Freitag freigenommen, dann runtergeblasen irgendwie, das sind ja knappe 900 Kilometer, dann da auf den Parkplatz und zack hoch, eigentlich ist total absurd. Ja, klar. Ja. Und ich habe auf dem Gran Paradiso letztes Jahr, es ging alles ganz gut, auch mit Hochlaufen auf der Höhe, die erste Hütte, gut geschlafen, besser als gedacht, aber mir ging es auf 4000 so hundsmiserabel, mir war so speiübel da oben. Das glaube ich, ja. Und also ich gucke auch so ein bisschen leidend auf dem Gipfelfoto, wenn ich mir das so im Nachhinein anschaue. Dann habe ich dieses Jahr gedacht, also das passiert jetzt nicht normal. Dann haben wir ein bisschen, also natürlich mehr trainiert und ich permanent Angst auch vorm Hungerast, vorm Verhungern. Mhm. hat er mir jetzt Kohlenhydrate mitgenommen und dieses Jahr ging es alles wesentlich besser. Also es ist auch schwer einzuschätzen halt, ne, wie man in dem Tag drauf ist, etc. Also mit der Akklimatisierung und sowas alles. Von daher ist es immer schwer zu sagen, ob man da jetzt mit welchen Leuten man da losgeht und wer da vorne wegläuft. Und ja, aber die Grundvoraussetzungen wären schon, nur mal als Beispiel jetzt bei uns, die Grundvoraussetzungen wären schon derart verschieden, dass das nie funktionieren kann. Also auch zum Beispiel Nothing But Stones, als ich das gelesen habe, dass die da ein Event vorne machen wollen. Diese Tour hätte ich niemals mit mehr als zwei Leuten, so wie ich und meine Frau, dann gelaufen. Weil da muss ich mich einfach drei Tage so komplett aufeinander verlassen. Man muss das gleiche Tempo vor sich hin stockern da. Und das, umso mehr das sind, finde ich, umso schwieriger wird das. Da muss gar kein Negativer bei sein. Aber alle bewegen sich, oder ich sag mal so, normal, Otto-Normalverbraucher bewegt sich so am Limit bei so einer Tour. Und dann noch in der Gruppe, dann wird es schwierig, wenn da auch nur irgendein falsches Wort fällt oder so, weißt du? Das halte ich dann für ein Problem. Man will nicht hinten dranhängen, ne? Das merkt, kommt auch noch, ja. Wenn man zurückfällt, ne? dann gibt man eher Gas und neigt dann dazu, dass man sich verausgabt. Ja, und ja. Das ist natürlich nicht förderlich, das stimmt wohl. Und die Höhe, ich meine, wir waren jetzt, dieses Jahr auf Teneriffa, da auf dem Vulkan. Und wir sind ja mit Seilbahn hoch und da muss man ja nur die letzten 200 Meter nach oben. Das sind ja auch irgendwie 3000 und ein paar Zerhackte da oben. Mhm. Oh, diese 200 Meter. Vorher habe ich immer gedacht, wieso kriegt man denn 2 Stunden Zeit, da hochzugehen? Ja, nachher wusste ich es. Obwohl du ja wirklich, da führt ja mehr oder weniger ein Weg hoch. Ich weiß nicht, warst du da oben schon mal auf dem Tede? Nee, gar nicht. Das sind 200 Meter und da führt so ein Weg in Schlangenlinien hoch. Also da sind ein paar tatsächlich umgedreht, die haben es nicht geschafft. Also diese Höhe ist schon, boah, da habe ich mal gelernt, dass das nicht nur so ein Gesabbel ist. Also dass das irgendwann schwierig wird mit der Höhe. Ja, ich war auch, also ich war wirklich gespannt drauf, wie der Körper da so drauf reagiert auf die Höhe, ne? Ja. Und dann achtet man dann doch auf alles, ne? Ja, klar. Kriege ich Kopfschmerzen und dann versucht man ein bisschen anders zu laufen oder mal doch eine Aspirin einzuwerfen oder sowas. Also das ist schon eine spannende Sache da oben. Vor allen Dingen weiß man auch nie so genau, an welchen Schrauben man jetzt gerade gedreht hat, was jetzt zu der verbesserten Situation dieses Jahr zum Beispiel geführt hat. Ich habe so viele Sachen geändert und dieses Jahr auf dem Ortler, da ging es mir so gut. Ich habe mich super fit gefühlt und dachte so, na gut, was war's jetzt? Ne? Das kann man auch mal allen in die Runde sagen. Also wenn ihr in der Höhe euch bewegt, ich war jetzt auch nur ein einziges bei oben, das hat mir schon gereicht als Erfahrung, nehmt echt Kopfschmerztabletten mit. Das ist nicht übertrieben. Da oben kriegt man wirklich ratzfatz Kopfschmerzen und da hilft dann irgendwie so eine Paracetamol oder irgendwas wirklich Wunder. Also kann ich nur empfehlen, wärmstens. Ja, und viel trinken und Stimmt. Einen muss ich mal eben einschmeißen, das kam nicht über den Chat, der ist heute zwar ein bisschen müde hier, aber da kam der Tipp, bei Bedarf kann man auch ein Kissen oder eine Decke reinstopfen. Und zwar in Schlafsack mit Kindern. Coole Idee eigentlich, dann rutschen die Kleinen auch nicht weiter rein. Das ist, Ja, oder mit dem Gürtel abbinden oder sowas, ne? Wenn du jetzt wirklich einen größeren Schlafsack hast, der jetzt nicht, wie gesagt, vor der Thematik standen wir gar nicht, weil wir halt einfach dann dieses Fußteil abgemacht haben und dann erstmal beiseite gelegt haben für die ersten 2 Jahre. Aber da gibt es ja, wenn man jetzt von Anfang an einen größeren kauft, einen Gürtel abbinden oder was reinstopfen, die Füße werden nicht kalt von den Kindern. Du hast ja Erfahrung damit gesammelt. Wie muss ich mir das vorstellen? Kostet so ein Schlafsack gleich mal wieder das 10-fache dann, so ein Kinderschlafsack vom Erwachsenen oder machen sie es da nicht? Ja, das kommt drauf an, wo du jetzt die Preise für die Erwachsenenschlafsäcke ansetzt. Ja. Naja, ich meine, aber sind die übertrieben teuer, die Kinderschlafsäcke, oder liegen die so verhältnismäßig, passt das? 60, 70 Euro, 80 Euro vielleicht. In dem Bereich kriegt man schon was. Ja, okay, dann ist das ja nicht so überteuert. Mittlerweile, ja, ich meine, was willst du machen? Da würde ich jetzt auch keinen 30-Euro-Schlafsack kaufen, weil damit verdirbst du den ganzen Urlaub, ja? Wenn die Kinder jede Nacht frieren und krank werden, dann das willst du ja nicht wirklich. Nee, das meine ich jetzt auch gar nicht. Mir ging es einfach nur darum, es ist ja oft so, dass du, wenn du irgendwas, so Spezialausrüstung dann für Kinder kaufen willst, dass es eigentlich ja viel billiger sein müsste, weil viel weniger Material dran ist und sie aber trotzdem mal eben locker das 5-fache draufschlagen, nur weil es für Kinder ist. Was ich immer gruselig finde. Wir haben zwar keine Kinder, aber ich weiß genau, wenn du eine Familie hast, da zeichnest du immer so ein Stück weit den Zettel der halben Armut, hätte ich fast gesagt. Das ist ja nun mal in unserem Land so, da ist ja, muss man nicht drum rumreden. Also egal, wie gut du verdienst, du bist immer schlechter gestellt als einer ohne Kinder. So. Und da finde ich es echt eine Frechheit, bei Kindersachen dann immer noch derart was draufzuschlagen. Das ist einfach, ja. Ja, das ist, also bei Schlafsäcken geht es vielleicht noch. Wie gesagt, mittlerweile gibt es halt dann doch eine relativ große Auswahl auch an Outdoor-Sachen für Kinder. Jetzt speziell auch Schlafsäcke oder weiß nicht, kleine Rucksäcke und Schlafmatten oder sowas. Also wir hatten damals auch die Isomatten, haben wir auch die gleichen gekauft, die wir quasi auch haben hier von Thermarest. Ja, die haben wir auch, diese klasse, die Dinger. Die sich selbst aufblasen, ne? Ja, genau. Ja, die sind cool. Ja. Die finde ich auch gut. Ich weiß noch, wo ich damals, also meine erste Begegnung mit dem Globetrotter-Katalog werde ich nie vergessen. Da habe ich irgendwie direkt nach der Wende, ich komme aus den neuen Bundesländern, habe ich direkt nach der Wende irgendwie beim Friseur gesessen und anstelle von diesen üblichen Frauenzeitschriften lag da ein Globetrotter-Katalog auf dem Tisch. Und so ein bisschen angefixt war ich ja damals auch, habe die echt mit großen Augen durchgeblättert. Und auf einer Seite habe ich nur gedacht, Halleluja, was geht denn jetzt hier ab? Da waren da so Dentalsets für die Zahnreparatur unterwegs. Ich dachte, heilige cool. Scheiße, ist das geil. Die haben ja eine sagenhafte Auswahl. Das Problem ist ein bisschen die Preise, finde ich. Also, ist schwierig mit Globi. Also, trotz ihrer 10%, die man ja kriegen kann, wenn man da so eine Kundenkarte hat. Also, bei der Strickleiter, die kostet, glaube ich, bei Globi 160 Euro. Und bei Speleo Konzepts kann ich hier mal so als Werbetipp geben, kriege ich kein Geld für, aber macht nichts. Die heißen Speleo Konzept, also Speleo Konzepts in Englisch. Da habe ich die dann für 80 Euro gekriegt. Also, das war schon krasser Unterschied. Das ist absolut die identische Strickleiter. Also es gibt nur dieses eine Modell. Ja, es gibt viele. Also manchmal, wenn du einen gut sortierten Laden vor Ort hast, dann habe ich auch manchmal das Gefühl, dass da die Auswahl größer ist als beim Globetrotter. Der ist breiter aufgestellt. Globetrotter ist einfach, also hier in Hamburg, echt breit aufgestellt. Anders kann man es nicht auf den Punkt bringen, glaube ich. Bei dem Globetrotter habe ich damals, als ich im Studium war, habe ich einen Semesterjob gehabt bei einer Elektrobutze und die haben damals in dem Globetrotter Versand, in der Versandlocation da, haben wir da die Feuermelderkabel gezogen. Das war eine ganz netter Zufall. Nee, aber die haben, also ich hatte teilweise kleinere Läden, haben ja schon mal dann auch die Globetrotter-Kataloge so als Preisreferenz. Ja, stehen, das, ne? kann ich mir vorstellen, ja. Große Auswahl und ich weiß nicht, kennst du den in Köln, den Globetrotter? Nee, also ich habe die Bilder davon gesehen, die hatten sie im Katalog, das ist der, wo du drin, glaube ich, sogar mit Booten paddeln kannst, ne? Wo drin ein Wasserbecken ist, wo cool, da die Tauchkurse und wir sind auch schon mal eine Runde gedreht, weil wir ein Paddel für den Kurzen gekauft haben und das ist einfach ein Riesen-Happening, da einzukaufen. Genau, wir haben eine Kältekammer, wo die Kinder mal rein wollen. Ja, haben wir ja hier. Die haben wir, glaube ich, in Hamburg auch. Also ja, sehe ich auch so. Man muss da ab und zu auch nicht nur gucken, sondern auch mal was verkaufen. Das haben die sich einfach verdient, weil das ist ja ein Gesamterlebnis, da einzukaufen. Das kann man gar nicht anders sagen. Wobei ich sagen muss, jetzt muss ich auch mal ein bisschen Werbung machen, auch wenn ich da, also da kriege ich jetzt auch kein Geld für. Mir hatte vorher in Köln war mein Haus- und Hof-Lieferant war der Blackfoot. Ja. Und das ist auch so ein lokaler Outdoor-Laden, der fing an noch mit einem Bauchladen von dem Boris, dem Eigentümer da. Der ist dann zu irgendwelchen Paddle-Events gefahren und hat so aus dem Auto raus Outdoor-Klamotten verkauft. Ach, cool. Und daraus hat sich dann halt so ein Laden entwickelt. Das gefällt mir eigentlich vom Konzept her eher besser, weil der so ein bisschen, also der vorherige Laden, das war halt in so einer alten, gammeligen Lagerhalle und das hat halt wesentlich mehr Flair gehabt als diese hochglanzpolierte Globetrotter-Filiale. Wobei, ja, wie gesagt, meistens fahre ich jetzt mittlerweile auch zum Globetrotter, weil es einfach die Auswahl da ein bisschen größer ist. Und die Buchabteilung ist einfach grandios. Ich gehe da nicht raus, um Bücher zu kaufen. Das ist schlimm. Nein, die stellen da ja was auf die Beine. Also das muss man denen schon lassen, sehe ich auch so. Also wie gesagt, wenn es jetzt so extrem wird wie mit der Strickleiter, da war es mir dann einfach langsam zu viel. Also die hat locker das Doppelte gekostet. Nee, also das war dann wirklich ein bisschen heftig, weil dieses Klettern, das muss man ja auch mal sagen, Die Strickleiterklettern ist ja nicht ernsthaft billiger als normales Klettern. Unter 250 Euro fängst du ja fast nicht an. Also, der nutzt ja auch ein Seil zum Sichern, ne? Von daher. Ja, eben. Genau. Einmal hängt die an normalen festen Seil und dann haben wir, na gut, nicht am Anfang nicht, weil wir es erstmal ausprobieren wollten, aber ab dem dritten Mal haben wir dann auch tatsächlich ein Seil zum Sichern mitgenommen, nachdem wir da auch böse E-Mails bekommen haben, weil die ersten haben wir halt ohne Sicherung gemacht. Ach, weißt du, mit den bösen E-Mails ist es halt immer so, ne? Ich meine, wo steht, es gibt keine DIN-Norm, wo drin steht, so musst du klettern und so musst du T5-Caches angehen. Ja, und, also ich sag mal, bis 6-7 Meter fand ich es auch nicht. Also ich bin ohne das Sicherungsseil wesentlich konzentrierter, diese Leiter hoch, als ohne. Ja, ich sehe gerade, Zibalba hört auch zu Sicherung, was denn das? Ja, das stimmt. Ja, aber du sprichst einen interessanten Punkt an. Ich hatte mal vor ewigen Zeiten, habe ich auch mal einen Beitrag im Blog verfasst. Da ging es genau um dieses Thema, weil es gibt ja auch immer, du kannst ja bei, weiß ich nicht, 99% aller T5 Cache-Listing steht drin, um Gottes Willen nicht alleine angehen. Ja, ja. Und weiß ich nicht, das sehe ich auch ein bisschen anders. Echt? Warum soll ich sowas nicht alleine angehen? Und ich habe diverse T5er auch alleine gemacht, weil genau aus dem Grund, du gehst ja alleine nicht so los, wie als wenn du im Team unterwegs wärst. Und ja, das stimmt. Du bist sicherlich eher bereit, mal auch einen Cache abzubrechen und zu sagen, nein, jetzt wird es mal an der Stelle zu haarig. Mhm. Auf der anderen Seite bist du bei vielen Dingen sehr viel konzentrierter, weil du genau weißt, wenn jetzt halt irgendwie, ne, du passt halt nicht auf und deine Nachsicherung verhakt sich halt im Tuber und sowas alles, dann hängst halt da am Baum und darfst laut um Hilfe schreien. Und damit genau sowas nicht passiert, ist halt einfach die Konzentrationsschwelle wesentlich höher. Und wenn dir jetzt was Unvorbereitetes passiert, also ich habe das am Anfang auch so gesehen, wie du jetzt gerade sagst. Mittlerweile sage ich, nein, ich muss einen dabei haben. Und wenn das ein Kleinkind ist, das irgendwie das Telefon bedienen kann, mehr braucht das gar nicht können, falls nämlich was passiert. Denn ich bin einmal mit Marco zum Klettern gegangen, hatte den Tag vorher eine Weisheitszahn gezogen bekommen und habe den Zahnarzt gefragt, ob ich da ein Problem kriege nächsten Tag. Der sagt, nee, da könntest du so los. Mhm. So, und als ich oben am Baum war, ist mir tatsächlich voll, also die Schmerzen sind also sozusagen schlagartig durchgebrochen, als wenn diese Tablette sich gerade aufgelöst hätte. Und ich musste mich einfach nur noch in die Sicherung fallen lassen. Also Marco hat mich dann da runtergelassen und ich musste unten erstmal 5 Minuten liegen, bis ich überhaupt wieder aufstehen konnte. Und seitdem muss ich sagen, nee, also alleine in dem Sinne, dass ich gar keinen dabei habe, nicht. Dass ich vielleicht alleine klettern würde, das würde ich vielleicht machen. Aber da muss irgendeiner sein, der zur Not Hilfe rufen kann. Ja, das ist, ja, man muss sich des Risikos bewusst sein, das ist klar. Und es ist ja, mir hat sogar meine Oma mal vorgeworfen, ich wär leichtsinnig und würde meine Familie gefährden und sowas alles, was ich mir denn da erlauben würde. Das war nachdem ich ein Video bei YouTube hochgeladen habe von einem Klettercache da auf dem Königsjohler Klettersteig. Ja. Hatten wir eine kurze E-Mail-Diskussion und habe ich auch gesagt, um Gottes Willen halt. Ne? Also ich bin halt, du E-Mails mit deiner Oma? Ja. Geile Oma, die möchte ich auch haben. Meine Oma ist auch bei Facebook. wie alt ist die? Die ist 80. Boah, wie cool. Ja, muss ich jetzt mal einmal virtuell den Hut ziehen. Ey. Das finde ich ja absolut den Hammer. Ja, aber dadurch kriegst du natürlich auch immer alles mit, was du machst. Ja, klar. Na gut, das kann sie dann aber natürlich nicht so gut einschätzen, weil sie es selber nie gemacht hat. Ne? Ja, ich meine, sie hat halt nur das YouTube-Video auch gesehen und gut, das waren halt auch Helmkameraaufnahmen. Das ist so ein Grat halt, ne? Du hängst halt an diesem Seil, rechts und links geht's runter und dann hat sie gesagt, ja, bist du bescheuert, du hast doch Familie, wie kannst du nur? Ja, sieht auch 10-mal gefährlicher noch aus, als es ist mit dieser Helmkamera, weiß ich. Haben wir auch schon mal gemacht. Aber es ist dann halt auch Wasser auf meine Mühlen halt, ne? Weil ich eigentlich, also nach dem allgemeinen Verständnis von 80% der Bevölkerung mache ich viel Extremsport. Ja, das heißt Klettern, Wildwasserpaddeln etc. Das ist ja alles per se gefährlich und ich bin ja eigentlich ein Adrenalin-Junkie und will mich ja eigentlich nur umbringen. Naja, das finde ich. Was ich da mal wieder faszinierend finde, ja, dass auch solche Vorwürfe teilweise von Leuten kommen, die sich gerade einen Porsche gekauft haben mit 400 schieß mich tot PS, ja, und total auf schnelle Autos stehen, ja. Ach so, als Vorwurf, ich hätte jetzt auch gesagt, ja, du bist ja auch eine gewisse Form Adrenalin-Junkie, brauchen wir nur die Bilder angucken, aber das würde ich jetzt nicht nicht negativ gemeint, sondern eher, ja, du machst Extremsport, das würde ich so sehen, ja. Aber nicht, dass du dich umbringen willst, sondern einfach, dass du die Herausforderung da suchst. Also das sieht man auf den Bildern, ganz klar. Da auf diesen Grat oben auf dem Berg kriege ich nicht rum, wenn ich nicht richtig Bock auf sowas habe. Das muss man mal auch so sehen. Ich bin mir auch durchaus der Risiken bewusst, dass da was passieren kann. Ja, das ist ja nicht so, dass ich sage, komm, das ist ja alles mit Netz und doppeltem Boden. Es gibt sicherlich Stellen, wo man runterfallen kann, etc. Auf der anderen Seite, wenn du dir halt dessen bewusst bist und halt sowas auch dann doch regelmäßig machst, auch in verschiedener Ausprägung, glaube ich dann doch für mich zu sagen, okay, ich habe einen gewissen Punkt, wo ich sage, bis hierhin gehst du und nicht weiter, weil ich halt Familie habe. Ja, ich mache nicht mehr so viel kranke Scheiße wie früher. Aber ich will es auch nicht nehmen lassen. Ja, ja klar. Ich habe Auswahl. Es ist okay, wenn sich Familienväter irgendwie einen Porsche kaufen und am Wochenende auf dem Nürburgring rumheizen, blöden. Aber wenn ich halt irgendwie, weiß nicht, mit meinem Wildwasserkajak Bäche fahre, dann ist das vielleicht unverantwortlich. Naja, es sieht spektakulärer aus natürlich. Ich muss auch gerade, im Chat ist gerade die Frage, was machst du, wenn du auf deiner Freitagstour in der Pampas doof was brichst oder aufs Telefon fällst? Ja, natürlich, mir kann auch ein Flugzeug während des Caches auf den Kopf fallen. Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Aber wenn ich natürlich einen Baum hochklettere in 7 bis 8 Meter Höhe, dann ist das natürlich schon ein höheres Risiko, dass was passiert, als wenn ich mal eine normale Cache-Tour mache. Das muss man klar sagen. Ja, das Interessante ist ja bei Kletterern und bei Paddlern auch meistens, dass der gefährlichste Teil, sage ich ja meistens, wenn wir uns über solche Themen unterhalten, der gefährlichste Teil ist die Autobahnfahrt hin und wieder zurück und vor allen Dingen zurück auch, ne, wenn du vielleicht noch ein bisschen, bist ein bisschen K.O., weil du ein langes Wochenende gehabt hast, bist ausgepowert. Wenn das Adrenalin weggeht, Das ist eigentlich so der gefährlichere Teil. Wie steht ja auch, man kann ja auch aus dem Weltraum einen Fallschirm abspringen. Ja, von daher ist so ein 6 Meter Baum eigentlich harmlos. Halleluja, was war ich da aufgeregt. Also irgendwie hatte meine Frau mir per Facebook mitgeteilt, dass jetzt ist es bei NTV. Ne? Echt, das hast du dir angeguckt oder was? Also, ich fand die Aktion so geil. Echt? Also ich fand sie so hohl. Also das finde ich ganz witzig, da gibt es auch irgendwie so... zwei große Lager, die einen fanden es riesig geil, die anderen fanden so wie ich. Also ich habe gar nichts dagegen gehabt, der soll auch machen, was er will. Und ich finde auch die Diskussion mit dem Geld jetzt immer, ja, mein Gott, das Geld, das wird sowieso keinem guten Zweck gespendet. Also von daher, ob es da verbraucht oder woanders. Aber mir ist der Sinn völlig entgangen. Also ich habe immer das Gefühl, ob ich jetzt aus 1 Kilometer oder von da oben abspringe, ich glaube, irgendwann stelle ich mir vor, macht das eh keinen Unterschied mehr, keine Ahnung. Also mir ist wirklich der Sinn völlig abhanden gegangen. Also ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Ja, der Sinn, da habe ich auch am Anfang gedacht, gut, der wissenschaftliche Sinn steht vielleicht sicherlich nicht so im Vordergrund. Ich hatte jetzt ein, zwei andere Podcasts gehört, kennst du wahrscheinlich auch hier mit Tim Pritlove, der ja auch mit der Space-Geschichte ein bisschen unterwegs ist. Ja. Der meinte da auch, ja, so ganz unsinnig war das vielleicht nicht. Ist mir völlig egal. Also diese Aktion als solche ist ja, ich bin mal irgendwie zu meinem 18. Geburtstag habe ich mir mal so einen Tandemsprung gegönnt. Ja. Und ich kann mich relativ gut erinnern, wie es mir dabei bei knappen 3000 Metern gegangen ist. Ja, und der ist mal eben so 38 Kilometer nach runter gehüpft. Ja, aber meinst du denn ernsthaft, wenn du das sogar kennst aus 3 Kilometern, meinst du denn ernsthaft, dass der aus 30 Kilometern das anders ist? Da bin ich nicht so überzeugt von. Also ich glaube einfach, dass irgendwann nimmst du ja optisch schon fast nicht mehr so wirklich den Unterschied wahr. Nein, aber dann die Tatsache, wie er gesagt hat, er ist damit mit über 1000 Kilometer runtergeflogen. Ne? Also wenn du von der, ich weiß jetzt nicht, ob das physikalisch alles so richtig ist, aber wenn du oben in der Kapsel einen gehabt hättest, der mit einem Gewehr ihm hinterhergeschossen hätte, dann hätte er die Kugel überholt. Ja, okay, klar. Ja, also von den reinen Zahlen und so, ja, ist das beeindruckend, aber ich, also da jetzt noch zuzugucken, hätte ich gar nicht können. Also, ach, naja, aber ich fand es jetzt auch nicht, ich gehöre auch nicht zu dieser anderen fanatischen Seite. Ich finde immer, Fanatismus ist in jeder Richtung scheiße. Mir war es dann auch egal, ich bin jetzt auch keiner, der dann sagt, naja, das ist jetzt ganz schlimm und da hätten sie mit dem Geld lieber hungernde Kinder retten müssen, hätten sie sowieso nicht getan, also. Ja. Es wird so viel Geld für Kram ausgegeben. Also ich fand allein die Tatsache, wie kommt er da hoch und dann, also er ist ja relativ lange aufgestiegen und dann dieser Moment, wo die Klappe aufging vorne und du hast diese Erdkrümmung gesehen. Ja, und dann steigt er vorne auf die Stufe und dann, ich weiß nicht, er hat einen coolen Spruch gebracht, glaube ich, und hat ja der ist abgestimmt gewesen. Großartig. Ich weiß ja, hast du bei YouTube kursierten ja mittlerweile auch die ersten Aufnahmen der Helmkamera. Nee, ich habe das. Großartige Bilder. Nee, das sowas geht irgendwie an mir, da komme ich. Nee. Ich habe auch, lese auch gerade im Chat wieder, das fiel mir nämlich damals auch an. Naja, es ist ja eh ungültig, ist ja übergetreten. Ach nee. Nee, ich weiß nicht. Also unsere Höhen reichen mir schon vollkommen. Marco schreibt gerade, wir müssen uns noch 3 Leitern kaufen, dann kommen wir auf 50 Meter und selbst das wäre mir schon. Nee, mir reichen meine 10, 12 Meter. Und das mache ich so 2-3 Mal im Jahr in so einer kleinen Gruppe als großes Happening. Und dann bin ich da ziemlich zufrieden mit. Und jetzt, bevor ich das nämlich vergesse, ich sehe das gerade, weil Mika fragt dann oder spricht das auch gerade im Chat an, das habe ich nämlich auch gerade auf deiner Seite gesehen. Das wollte ich nochmal ansprechen. Ich muss dazwischendurch mal einmal sagen, ich weiß, wir sind heute nicht gerade Geocaching-lastig, da müsst ihr ja auch mal mit dieser Folge mitleben. Das kann halt mal passieren, das macht aber auch heute nichts. Wenn die Kurve ja noch kriegen, naja. Ja, ist aber auch nicht so. Das ist ein Podcaster und Gott sei Dank ist auch noch mein Podcast, da dürfen wir machen, was wir wollen. Außer weil, wenn Gäste kommen, dann hat Marco noch Mitspracherecht. Ansonsten können wir hier uns erlauben, was wir wollen. Und ich möchte nämlich gerne wissen, auch wenn man das jeder nachlesen könnte, aber jetzt habe ich dich am Telefon. Vibram Five Fingers Flow. Den Teil muss ich dann nachher auch für Heike extra rausschneiden, das wird sie nämlich auch interessieren. Taugen diese komischen Dinger was? Man muss es ja mal einmal beschreiben für unsere Zuhörer. Im Prinzip Schuhe mit 5C, also Handschuhe für die Füße. Ja, du hast ja diese Zehensocken, die gibt es ja schon seit längerer Zeit, ja. wo die Zehen separat ausgeführt sind und das jetzt halt auch für Schuhe. Ja. Warte, halt ganz kurz nochmal vor, bevor wir anfangen. Poste doch mal bitte irgendeiner. Ach so, nee, Mika hat den schon reingepackt, den Link. Dann können die nämlich mal gucken, wovon wir eigentlich reden. Ja, ich meine, die Schuhe sehen extrem spacig aus und das hat ja, mittlerweile gibt es ja auch eine gewisse Modewelle. Also es gibt ja jetzt nicht nur die Five Fingers, es gibt ja auch verschiedene andere Barfußschuhe, die jetzt nicht so explizit die Zehen rausgearbeitet haben, sondern das sind halt dann ganz normale Schuhe, die halt eine entsprechend dünnere Sohle haben, wo du halt auch den gleichen Effekt hast. Aber ich weiß nicht, ich finde diese Art und Weise von den Five Fingers finde ich ganz nett. Ich hatte ja, wahrscheinlich ist das der Blogpost, wo ich die beiden vorgestellt habe. Ich habe mir vor gewisser Zeit, bestimmt schon 2 Jahre, 2-3 Jahre her, hatte ich mir die Five Fingers geholt für den Wassersport. Ja. Weil ich habe auch das Problem in den Wildwasserbooten, gerade in den kleineren, hat man extrem wenig Platz vorne drin und da kannst du nicht mit Turnschuhen rein, weil dann, da reicht der Platz einfach nicht aus. Meistens gehst du dann eh nur mit dünneren Neoprenschuhen rein und dann hatte ich mir irgendwann mal diese Five Fingers geholt, weil ich dachte, das nehmen extrem wenig Platz vorne weg und Barfußlaufen ist eh gut und den kannst du halt den ganzen Tag anlassen etc. Mit denen bin ich sehr gut klargekommen, habe die beim Wassersport quasi fast immer angehabt und du hast halt so ein bisschen das Gefühl, barfuß zu laufen, du merkst jede Unebenheit auf dem Boden, du hast keine Dämpfung, ist halt bloß eine relativ dünne Gummisohle und war mit denen recht zufrieden und zu den anderen bin ich quasi gekommen, als ich ich bin irgendwie mal zum, wie war denn das, hatte Probleme mit dem Knöchel und bin zum Arzt gelaufen und der hatte mir dann im Endeffekt unter anderem gesagt, ich müsste jetzt Einlagen tragen zum Laufen. Gott, ja. Und die waren so ätzend, das hat wehgetan und die sollten das Fußbett wieder irgendwie gerade biegen oder biegen, je nachdem. Und dann hatte ich das mal getwittert und hatte so geschrieben, Einlagen weggeschmissen, alles scheiße, tut weh, will nicht mehr. Und dann hatte mich jemand auf ein Buch hingewiesen, das nennt sich Born to Run. Mir ist jetzt ich habe es hinter mir zu stehen, ich müsste gucken, wie der Verfasser heißt, aber da geht es halt quasi um genau diese Geschichte. Sind wir als Menschen zum Läufer geboren er versucht das Ganze so ein bisschen geschichtlich auch zu untersuchen und auch von der Anatomie her. Und er kommt halt zu dem Schluss, dass grundsätzlich ist der Mensch ein Läufer. Und fragt sich halt auch, wir sind doch früher, unsere Vorfahren sind auch viel gelaufen und hatten keine Knieprobleme und keine Knöchelprobleme. Ja. Und so schließt sich da so ein bisschen der Kreis und er sagt, eigentlich ist halt Barfußlaufen wesentlich gesünder. Und diese ganzen Laufverletzungen mit Knieprobleme, Knöchelprobleme, die kommen eigentlich erst auf, seitdem Nike den Laufschuh erfunden hat. Und wenn man, also er versucht da viele einzelne Fäden zusammenzuführen auch und ist ziemlich schlüssig. Christopher McDougall heißt er. Ja, genau. Ja, richtig, genau. Mhm. Richtig, genau. Da geht es halt auch um so verrückte Ultraläufer, die irgendwie, keine Ahnung, 120 Meilenläufe auf irgendwelchen zusammengeschusterten, aus alten Autoreifen gebauten Sandalen laufen und sowas. Also sehr, sehr leichtgängig, sehr eigengängig, die ganze Theorie. Ja. Und da habe ich mal gedacht, komm, das probiere ich jetzt mal aus und hatte mir dann noch das zweite Paar, diese wie heißen die, Trexport, ja, geholt. Weil ich habe, jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil, die Neoprenschuhe, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, 2,5 mm Neopren und das dauert echt Ewigkeiten, bis ich meine krummen Zehen da reingefrickelt habe vorne. Und die drücken auch nach einem halben Tag, drücken die auch ein bisschen. Und diese Trexport, die haben halt obendrauf eine relativ dünne Stoffschicht, ja, die tragen sich wesentlich angenehmer, haben auch eine gewisse Profilierung auf der Sohle. Ja, das hatte ich gesehen. Die sehen ja optisch schon spannend aus, muss man sagen. Sieht ein bisschen wie der Hulk aus, oder? Nee, wie heißt der von den Fantastischen Vieren? Ich weiß gar nicht. Ah, egal. So in irgendeinem Comic gibt es so einen Steinmenschen, der hat auch solche Füße. Okay. Nee, aber die laufen sich total, also du musst dir grundsätzlich einen anderen Laufstil angewöhnen. Mhm. Man hat ja, und das ist auch das, was er in dem Buch beschreibt, ja, durch die vermeintliche Dämpfung der Laufschuhe, die du heutzutage bekommst, haben sich die Leute ja eher so einen Laufstil angewöhnt, wo du hinten auf der Ferse aufkommst, ja, und dann quasi die Dämpfung den Schuhen überlässt. Und das ist aber ein Trugschluss, weil man hat wohl nachgewiesen, dass das eigentlich nur die Dämpfung der Sohlen, die wird quasi zusammengestaucht und dann geht dieser komplette Impuls, geht dann direkt ungebremst in die Knie und in die Gelenke über. Und wenn du mit den Barfußschuhen läufst, müsstest du eigentlich eher mit dem Vorderfuß, also Vorderfuß und seitlichen Mittelfuß aufkommen. Mhm. Das ist eine grundsätzlich andere Haltung, wo ich am Anfang, als ich das ausprobiert habe, habe ich mir gedacht, hey, ich packe mich hier sowas von auf die Fresse, wenn ich laufe, weil das ein ganz anderes Laufen ist. Und man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Ja. Woran man sich nicht gewöhnt, ist der fiese Wadenmuskelkater die ersten Tage. Ich bin auch jemand, der es immer übertreiben muss und ich glaube, mein erster Lauf mit den Tracksports ging direkt irgendwie über 10 Kilometer und ich habe 1,5 Wochen danach fiesen Muskelkater in der Wade gehabt. Also da bin ich, also ich glaube, ich will die sowieso nochmal ausprobieren. Also ich finde es einfach spannend. Ich habe auch den Effekt letztendlich, dass ich zwischen den Zehen schwitze, wenn ich so viel laufe. Und das ist einfach immer unangenehm abends. Also ich kann mir das bei denen viel besser vorstellen, weil die sich auch abtrennen, die Zehen von der... Also ich werde sie mit Sicherheit irgendwann mal austesten. Also ich finde es schon spannend. Ah, wie gesagt, ich finde es ein angenehmes Laufen. Ich müsste mir jetzt noch überlegen, was ich jetzt im Winter mache, weil da ist halt dann doch wirklich nur eine dünne Gummischicht drunter. Und es gibt halt auch so Zehensocken, die man dann drin anziehen kann. Da müsste ich mal gucken, ob ich da noch welche besorge. Du spürst halt den Untergrund, ja, direkt 1:1, du spürst jeden Stein, ohne dass er wehtut, sage ich mal. Ja, der einzige Grund für diese Barfußschuhe ist ja, du weißt halt nicht, was so rumliegt halt. Ne? Und irgendwie, ja, eben, auf dem Kronbrocken zu laufen, das will man, glaube ich, auch nicht. Also ich laufe ungern ganz barfuß, also muss ich sagen, weil jedes kleine Steinchen, klar, die Füße sind so verweichlicht, ja, jedes kleine Steinchen ist mehr als Nerv. Nee, also ich kann das schon nachvollziehen. Deswegen will ich die Dinge auch mal ausprobieren. Die finde ich super spannend. Aber gut zu wissen, mit den Waden, dann nehme ich mir lieber ein bisschen Magnesium mit. Ich habe gelernt, Magnesium ist gut bei Muskelkater. Man wird ja älter, ne? Ja, ich habe auch von einigen Langstreckenläufern gehört, dass das auch Unfug ist, ne? Dass Magnesium bis zur Verstopfung soll. Ja? Ja, ich habe also gerade in Bezug auf Magnesium schon die unterschiedlichsten Sachen gehört, aber das muss wahrscheinlich jeder ausprobieren. Also ich habe bei mir jetzt auch gerade beim Laufen festgestellt, ich müsste meine Ernährung komplett umstellen. Ich hatte vorhin bei den Bergtouren schon gesagt, dass ich total Schiss vom Hungerast habe. Ja. Ich hatte schon zwei, dreimal bei solchen Aktionen Hungerast und das will man nicht wirklich, weil dann ist man echt am Ende. Und was muss ich mir darunter vorstellen? Also ja, ich habe es gehört, aber was muss ich mir darunter vorstellen? Du bist einfach nicht mehr in der Lage, auch nur einen Schritt von anderen zu setzen. Du bist körperlich komplett am Ende. Du hast das Gefühl, du kannst dich nicht mehr bewegen. Da ist jeder Schritt wird zur Qual. Ich hatte mal, das ist aber schon Ewigkeiten her, das war zu Ostzeiten, aber das war so mein erstes Erlebnis von einem Hungerast. Damals hatten wir ein Paddelwettkampf. Ja. Im Spreewald, das war so ein, so ein Orientierungskampf, ne? Ja. Womit wir jetzt wieder fast den Geocaching konnten. Wir nähern uns wieder. Genau. Du hast halt irgendwie eine Skizze bekommen und musstest dann halt mit deinem Faltboot nach Karte, Kompass verschiedene Punkte anfahren und sammeln. Und das war eine relativ lange Strecke, ich bin mir gar nicht sicher, wie lang das war, ich weiß nicht, 15 Kilometer, 20 vielleicht oder so. Und ich hatte morgens nicht genug gegessen und ich war dann kurz vorm Ziel, war ich dermaßen am Ende, dass ich vorne im Boot gesessen habe, wir haben im Zweier gesessen. Ja. Und ich war nicht mehr in der Lage, das Paddel auch nur hochzunehmen, so K.O. war ich. Ist das dann kombiniert mit Hunger oder heißt das nur Hungerast? Das ist ja kombiniert. Du hast quasi Heißhunger, aber dir geht es so schlecht, dass du nicht mal ans Essen denkst, sondern du willst einfach nur dich hinlegen und keine Ahnung, nichts mehr tun. Du müsstest dann halt schnell wieder Kohlenhydrate zu dir nehmen und dann kommst du relativ fix wieder auf die Beine. Mhm. Aber wenn du die nicht zur Verfügung hast und gerade mitten im Wettkampf bist, dann ist es halt echt zu spät. Und hat es mich halt so geärgert. Wir sind damals Zweiter geworden. Irgendwie, der Erste hatte irgendwie einen Vorsprung auf uns von, weiß nicht, 10 Minuten oder 5 Minuten. Mhm. Und der Dritte, der war, glaube ich, eine knappe Stunde hinter uns. Das heißt, hätte ich nur ein Brötchen mehr gegessen, dann hätten wir grandios gewonnen damals. Will ich nie vergessen. Ja, aber dann weiß ich, wieso von der Spree. Also, das hatte ich bei Nothing But Stones tatsächlich am dritten Tag morgens. Also, wir konnten beide nicht mehr aufstehen. Und wir haben dann alles, was Kohlenhydrate, wirklich Nudeln und Nüsse, alles zusammengeschmissen und hat alles gegessen. Ja. Und dann ging's. Zwar schleppend, aber dann ging's wieder. Aber dann weiß ich wenigstens, okay, dann kann ich nachvollziehen, was das ist. Da ist man wirklich sehr platt. Ja, da kann ich. Echt am Ende. Du stehst irgendwie, also wir hatten das auf unserer ersten Winter-Eifelsteigtour. Ich habe die Hütte gesehen, die Schutzhütte, aber ich gedacht, du gehst jetzt hier keinen Schritt weiter, ohne dass du diese Packung Studentenfutter aufisst. Ja, da ging gar nichts mehr. Und dann, als ich dann mich durchgekämpft hatte, dann 2-3 Scheiben irgendwie Vollkornbrot und dann erwachten die Lebensgeister. Ja, stimmt. Das geht relativ schnell dann. Ne? Wenn man das Richtige zu essen mit hat, fand ich, dann ging es eigentlich relativ schnell wieder. Also der Tag war dann trotzdem ziemlich anstrengend, aber man war doch relativ lebendig dann wieder. Ich habe auch zu meiner, also hier vor der Tour auf den Ortler, habe ich zu meiner Frau gesagt, Antje, ich hätte gern eine Pasta-Party. Ja? Bitte jeden Abend, 3 Tage vorher, möchte ich jeden Abend einen Berg Nudeln essen. Das war eines der Schrauben, die wir gedreht haben. Ich weiß nicht, ob das das Einzige war, aber irgendwas muss geholfen haben. Ja, nee, die Barfußschuhen, probier das ruhig mal aus. Also das ist, ich würde es nicht mehr missen wollen. Wir sind jetzt auch diesen Tough Run da im Saarland mit den Barfußschuhen gelaufen. Ja. Das war bis dahin so die längste Strecke, die ich mit den Dingern bisher gelaufen sind, so 14 Kilometer, auch wieder mit einer Woche Wadenmuskelkater danach. Aber ich habe für mich festgestellt, es ist echt schwer, danach wieder in normale Laufschuhe zu steigen. Gut, den Effekt habe ich Gott sei Dank nicht, da ich ja nicht laufe. Also das Problem habe ich tatsächlich nicht. Und man wird ständig angesprochen. Ja, das geschieht, das passiert natürlich auch nur mit den Five Fingers und nicht mit den anderen Barfußschuhen, wo du halt nicht explizit siehst, dass du komisches Schuhwerk an den Füßen hast. Mich haben tatsächlich schon Leute beim Joggen, ne? Ich habe sie überholt und dann, was ist das? Sind das Laufschuhe? Ja klar, ist relativ neu und dann sind die Leute noch, das kann ich mir gut vorstellen, klar. Aber das gehört dazu, das finde ich dann auch nicht so schlimm, also das kenne ich schon von anderen Sachen. Nee, das ist spannend. Also wie gesagt, das werde ich mit Sicherheit mal austesten. Was ich nochmal gucken wollte, ich hatte gesehen, seit 2007 dabei, wir müssen jetzt mal zum Cachen kommen, damit die auch mal, ne? Und dann 648 Founds, das würde ich dann ja wirklich mal Genusscacher nehmen. Entspannt nennen, ja. Und auch durchgehen, ne? Das hast du also wirklich, ziehe ich ja mal einen Hut vor, das hast du ja auch wirklich durchgezogen, ne? Ich habe gesehen, 10 bis 20 im Monat und der größte Monat war 44. Also auch nicht so, viele haben ja so einen Berg irgendwo in der Mitte. Die haben dann mal einen Powertrail probiert, 400 Stück an einem Tag oder an einem Tag nicht, aber an einem Wochenende und bei dir so gar nicht. Finde ich echt faszinierend. Ja, es ist, ich bin ruhiger geworden und die letzten 2 Jahre waren sicherlich dann so, dass man dann auch öfter losgezogen ist und wo dann, ne, die Frau schon mal den Kopf geschüttelt hat und musste schon wieder unterwegs sein und Hast du die nicht gelockt oder was? Also, nee, jetzt ernsthaft, ich habe ja mal in dein Profil geguckt, die ersten 2 Jahre waren viel, also das ist jetzt nicht das, was 80% oder 90% der, die zu uns zuhören, denken würden. Geh grad noch mal rein, da kann man doch nicht von viel sprechen in deinen ersten beiden Jahren. Wie gesagt, der Rekordmonat waren 44 Caches. Im Vergleich zu jetzt waren sicherlich die ersten beiden Jahre wesentlich aktiver. Ich denke, mittlerweile habe ich mich auf so ein Level eingepegelt, wo ich zufrieden bin. Ja. Ich hatte sicherlich auch, auch in der Statistik, die längste Zeit ohne Fund waren irgendwie, weiß nicht. Das war bei dir gar nicht so lang. Hatte ich geguckt, aber ich muss gerade lachen, weil du sagst, am Anfang warst du, ja, am Anfang hast du mal 24 in einem Monat gemacht. Donnerwetter. Und jetzt sind es 14, ja super. Also, nee, wer sich die Statistik anguckt, der weiß, warum ich lachen muss. Ja, es ist ein Tick mehr am Anfang gewesen, aber du bist da echt ziemlich konsequent eigentlich geblieben. Das sieht man ja auch an dieser Kurve, wie sie sich entwickelt. Die ist bei dir ja auch nicht wirklich irgendwie geändert, sondern da hast du schon ziemlich gleichmäßig durchgezogen. Ja, sie steigt regelmäßig an. Aber ich glaube, so ab 2010, also es gab sicherlich auch mal einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ach, mir geht dieses ganze Geocaching so dermaßen auf den Wecker. Ich war kurz davor, alles in den Sack zu hauen und aufzuhören. Aber dann habe ich mal ein bisschen Pause gemacht und habe überlegt, warum hast du den ganzen Kram eigentlich angefangen? Ja, eigentlich war ja, ne, meine Ausrede für das GPS damals. War ja erledigt. Wir wollten ja raus und wir wollten ja, ne, ein bisschen mit den Kindern einfach in der Natur sein. Und darauf haben wir uns dann wieder fokussiert. Und seitdem bin ich wieder auch ein bisschen versöhnt mit dem Hobby. Ja. Was auch so ein bisschen dazu geführt hat, war, dass ich mich aus diese ganzen ich will jetzt nicht sagen Community rausgezogen haben, aber ich lese halt nicht mehr so viel. Ja. Box. Ich lese kein grünes Forum mehr. Sag ruhig, wie es ist. Ich sag's, ich bin da sowieso verbrannt. Der Ton untereinander ist immer noch scheiße auf gut Deutsch. Es tut mir einfach leid, aber man muss es mal so klar sagen, der Ton ist wirklich gruselig die letzten ein, zwei Jahre. Und es ist unfassbar. Also es ist mir nicht nachvollziehbar. Also ich kriege mich nur schon wieder auf, das ist falsch. Deswegen stelle ich gleich mal die Frage, die aus dem Chat nämlich kommt, an dich. Bekommt man die USA-Karte nur zusammen mit der Kanada-Karte oder geht es demnächst in die USA? Nee, ich glaube, die kam zusammen mit der Kanada-Karte. Ah, okay. Das war mir nämlich auch aufgefallen, dass ja in den USA, glaube ich, gar nichts rot war, ne? Nee, das stört mich ein bisschen. Also ich war zwar mal in Texas, aber da habe ich noch nicht gecached. Wäre zwar schön gewesen, aber das, nee, die kam zusammen mit der Kanada-Karte. Das sagst du einem, der alle 4 Jahre in Kanada war früher. Mit seinen Eltern Verwandte besuchen und Kanada nicht rot hat, weil 2001 das letzte Mal war. Echt ein Traumland. Wo wart ihr da? Wahrscheinlich dann, wo wohnen deine Verwandten? In der Mitte, wie heißt der Flughafen noch? In der Mitte ist ein Flughafen. Calgary. In der Nähe, in der Nähe von Calgary. Und das sind dann aber hauptsächlich Bauern. Also wir waren dann so, da musst du 6 Stunden durch den Wald fahren und dann bist du da. Also die wohnen schon sehr weit draußen. Meine Kinder fragen schon immer, Papa, wann können wir nochmal nach Kanada? Und von mir aus übermorgen. Also ich sag mal so, ich will es irgendwann auch nochmal machen. Aber bei den Verwandten ist das mal so gewesen, dass ich dann nach 3 Wochen aber auch froh war, wieder nach Hause zu kommen. Weil mir das Leben dann doch etwas zu ruhig war. Also die haben wirklich Landwirtschaft gehabt, 160 Rinder. Und wohnten dann draußen, die hatten eine Farm, da bist du mit dem Auto 24 Stunden gefahren, um einmal rumzukommen. Und das galt da nicht als reich, sondern das Land gibt einfach nicht so viel her wie hier, dann muss man ja relativieren. Und dann saßen die da und haben ihren Rindern beim Saufen und Fressen zugeguckt. Das war dann auch so die Tagesbeschäftigung. Also ja, das war mir schon ein bisschen zu entschleunigt, das Ganze. Also Kanada hat mich gar nicht so tief beeindruckt wie viele andere, weil es mir auch einfach zu groß ist. Ich finde, man sieht... Du fährst durch die Rocky Mountains, du bist auf 3.500 Meter Höhe und merkst das überhaupt nicht. Ja, mir fällt gerade die Flensburger Werbung von damals ein. Kennst du die? Nee. Wo so auch Bauern in der Kneipe irgendwo in Nordfriesland sitzen und kommt so ein Amerikaner rein mit einem Cowboyhut drauf und sagt, ja, ich habe eine Farm. da brauche ich 24 Stunden, bis ich einmal rumgefahren bin. Und dann sagt einer von den Einheimischen da, jo, so ein Auto hatte ich auch mal. Ja, nee, da, bei denen war es tatsächlich so. Also wir sind da ja mal, wir sind da lange gewesen. Ja, das Auto kommt auch tatsächlich noch dazu, das ist davon ab. Die fahren dort nicht unser Tempo. Wenn ich mir die Statistiken so angeguckt habe, wie gesagt, letztendlich ist ja auch viel, viel Grundrauschen in der Statistik drin. Ich gucke es mir immer noch an, aber ich gucke jetzt halt nicht auf Einzelfunde. Ich habe noch nicht alles gelockt und ich habe sicherlich auch, gerade in Kanada gibt es mindestens einen Cache, den wir gefunden haben, aber wo ich mich partout nicht mehr dran erinnern kann, wo der war. Also ich kann ihn ins Verrecken nicht mehr loggen. Da sterben jetzt welche, wenn sie das hören. Aber du hast recht, da waren relativ viele Caches, die dann direkt auch in meiner Höhenstatistik auftauchten, ne? Weil die einfach in den Rockies direkt per se mal über 2000 Meter Höhe lagen. Ja. Aber so für so einen Outdoor-Freak ist natürlich gerade so Banff und Jasper einfach ein Traum. Ja, na klar. Ich bin damit echt mit Wehmut weggefahren. Da sind wir ja auch durch. Also wir haben sogar, wir mussten vorher eine Woche auf einer Pferdefarm bleiben, weil durch die Rinder waren wir ja damals hier. Rinder waren, durften wir ja nicht hin, eine Woche lang, wegen musst du ja vorher dich da akklimatisieren, bevor du da hin darfst. Und auf dieser Pferdefarm, was war schon absurd, wenn du dann mal wandern gehen wolltest, kriegtest du zwei Hunde mit, die nur dafür auf dem Hof waren, dass du mit denen wandern gehen konntest, wegen der Bären. Wie die Bären, ja. Da fand ich meinen Sohn. Ja, aber das war schon, also die sind dann so durchs Unterholz getobt, dass die Bären praktisch abgehauen sind. Ne? Also ist schon beeindruckend, das Land, das ist gar keine Frage. Aber also rein optisch zum Beispiel beeindrucken mich die Alpen oder ähnliches viel mehr als jetzt zum Beispiel die Rocky Mountains, weil die einfach so weitläufig sind, finde ich, dass das Auge das nicht so wahrnimmt. Also das sieht einfach langweiliger aus für mich. Ja, wir hatten so ein bisschen, wir sind ja natürlich auch, das war das erste Mal, dass wir in Kanada waren und sind dann halt die übliche Touristenrunde gefahren, ja, Vancouver und dann halt in die Rockies, Banff, Jasper und obenrum wieder zurück über Whistler und wir sind dann natürlich auch diesen Icefield Parkway gefahren und steht da überall, ja. Wer war da nicht, glaube ich, ja. Ja, genau. Wir hatten halt nur ein bisschen Pech. Wir sind ein bisschen lang gefahren und gedacht, ja, eigentlich müssten wir doch, ne, die Bilder in den Reiseführern sehen viel schicker aus und hier ist so diesig, was haben wir wieder für ein Pech? Ja. Dann haben wir mit einem Ranger gesprochen, der dann sagte, ja, ihr habt da sind irgendwelche Waldbrände und dann zieht dieser Dunst darüber. Ja, ne? Okay. Das heißt, die Fernsicht, die war echt unter aller Sau. Und je weiter du nach Norden gekommen bist, dann hast du es irgendwie auch gerochen, also ein bisschen brenzlig Und das war halt von der Fernsicht her nicht so wahnsinnig toll. Aber ich würde dazu gerne mal im Winter hin. Also das wäre ein Knüller. Da ist ja dieser riesen Gletscher, auf dem man hochfahren konnte oder auch zu Fuß ein Stück gehen konnte. Ja. Ist ja da ziemlich am Anfang, wo man in die Rockies praktisch reinfährt. Da irgendwie fährt da ja jeder rein. Da konnte man tatsächlich auch mal die globale Erderwärmung dann wirklich live erleben. Als ich fünf war, sind wir da mit Raupen hochgefahren und durften oben so ein bisschen rumlaufen auf dem Gletscher. Und als wir das letzte Mal dann 91 da waren, da gab es den Gletscher da unten nicht mehr. Also ernsthaft, du musst. Das ist erschreckend, ja. Ja, du musstest also mehrere Kilometer hin. Dann hat er auch dann teilweise, glaube ich, so Entfernungsmarken halt, ne? Ja, ja, genau. Da standen die Jahreszahlen unten dran, genau, ja. Aber ja, wenn du es halt selbst mal gesehen hast über so viele Jahre, also wir waren da alle vier Jahre einmal sozusagen, dann war das schon ein bedrückendes Gefühl, das muss ich echt sagen, ja. Ja. Ja, mit den Bären hast du, ich meine, es ist halt auch wieder sowas, ne, mit von wegen alleine unterwegs und sowas, alles in Risikoeinschätzung. Ich hatte mal einen Ranger in einem von den Parks gefragt, wie sieht's denn aus mit alleine wandern und sowas alles, ne? wollte halt mal eine etwas weitere Strecke wandern. Ja. Guckt er mich an und grinst, sagt er, that depends on your personal level of comfort. Und das beschreibt es halt, ne, für alle möglichen Lagen. Mhm. Du musst halt mit dem, was du tust, klarkommen und dann natürlich auch mit den Konsequenzen dessen. Ja. Und wenn du da halt alleine laufen gehst und dann steht halt so ein Grizzly vor dir, gut, dann musst du halt damit leben. Aber ich habe immer meinen großen Sohn dabei und der ist eine Labertasche, ne? Wenn der morgens die Augen aufmacht, dann geht der Mund mit auf. Und das hilft dir ja an den Rockies nicht. Wir sind ja spazieren gegangen, sind dann wieder zur Farm und sind dann abends im Auto nochmal losgefahren. Und genau da, wo wir lang gewandert sind, stand der Schwarzbär an der Straße und guckte uns an. Das interessierte den auch einen Scheiß, weil die in den Rockies natürlich die Touristen kennen. Also, ja, ich glaube nicht, dass der sich davon hätte irritieren lassen, dass wir ein bisschen reden. Ja, wobei, wenn du irgendwo im Wald rumläufst, dann sagen sie, du sollst halt irgendwie klatschen und singen Glöckchen. An der Stelle hatte ich halt meinen Großen dabei, der die ganze Zeit permanent nur gelabert hat. Ja, das war. Also wir lästern hier beim Spazierengehen im Wald auch mal relativ regelmäßig halt, ne? Weil wenn du dich wunderst, warum wir keine Tiere sehen, ich hätte eine ganz einleuchtende Erklärung dafür. Auf der anderen Seite, wenn du halt irgendwo langgefahren bist, gerade auf diesem Icefield Parkway und du hast dann irgendwelche, da standen plötzlich mehr als zwei Autos am Straßenrand, dann konnte ich direkt dahinter stellen, Kamera schnappen und erstmal rausgehen und dann waren da meistens auch irgendwelche Bären, ja, irgendwie in 20, 30 Meter Entfernung und dann macht man sich auch keine Platte mehr. Ja, am gefährlichsten sind sie ja wohl, das haben sie uns jedenfalls immer wieder gesagt, tatsächlich auf Campingplätzen in der Nähe der Mülleimer. Da sollte man wirklich nicht hingehen abends alleine. Habe ich tatsächlich auch erleben dürfen mit. Und da sind sie ja wirklich hinterher, ne? Da hagelt es ja auch deftige Strafen an, wenn du da dein Platz irgendwie verdreckt hinterlässt und sowas. Ja, alles. Da gibt es richtig Zoff, ja, absolut. Ja. Nee, ich würde gerne mal, also Kanada steht ganz groß auf der Agenda, also da will ich auf jeden Fall nochmal hin und vielleicht auch mal ein bisschen weiter nördlich, irgendwie schön, der Traum eines jeden kleinen Jungen wahrscheinlich, schön im Kanu, Zelt, Axt und das Holzfällerhemd und dann so ein bisschen rumpaddeln. Ja, kann ich mir vorstellen. Da gibt es auch diverse FTFs noch, glaube ich, zu holen, ne? Weiter im Norden. Ja gut, da würde sich, glaube ich, Russland und Sibirien noch mehr anbieten. Ja, du hattest ja auch was vor, ne? Wie war denn das? Ist jetzt gefunden worden? Ja, der ist ja gefunden worden. Also wir haben lange überlegt, wir hatten auch schon mal wegen Flughafen und alles geguckt. Und jetzt sind sie da im riesen Geländewagen hingefahren. Also, jetzt muss ich das vorsichtig sagen, ich will das gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Die wollten den machen, die haben den gemacht und dann haben sie sich den auch verdient. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Die Frage ist für mich immer, ich möchte so ein Cash nicht mit Geld erschlagen. Das heißt, ich will da nicht hinfliegen, das teuerste Geländeauto, das da gibt, kaufen und mich da hinfahren lassen. Dann ist das für mich langweilig. Also ich hätte schon gerne dann mir irgendwo so einen russischen Führer und dann mit dem Lader irgendwie da versucht hinzukommen. Ne? Aber jetzt ist er gemacht und dann verliert er natürlich auch ein bisschen an Reiz, ist ja ganz klar. Ja. Ja, so ging es uns ja auch bei diversen Caches. Ich hatte mal einen, da haben wir auch versucht, den FTF zu machen. Mhm. Der liegt auf der Weißspitze, ist halt ein Berg da in Österreich, 3000er, schieß mich tot. Und der Cache, der lag da, glaube ich, 2 Jahre, wenn ich mich recht entsinne, ohne gefunden zu werden. Und dann fingen wir halt so langsam, ich hatte den, glaube ich, 2 Jahre auf der Watchlist. Und dann haben wir gedacht, ja komm, jetzt gucken wir mal nach, was damit ist, ob der wirklich noch da ist. Ne? Und dann hier mit Kumpels zusammengetrommelt und langsam die Planung begonnen. Ist immer nicht ganz so einfach, dann die Wochenenden zu finden, wo man Zeit hat. Ja, während wir in dieser Planungsphase waren, irgendwie, weiß nicht, 2, 3 Monate vor dem Tag, wo wir los wollten, platzte dann diese FTF-Mail rein von einem, wo ich auch dachte, großartig. Hör mal, also mein tiefsten Respekt, der ist da irgendwie alleine. bei Schnee, der muss wohl, also das Log las sich total irre, der ist da mit dem Mountainbike so weit hochgefahren, wie er kam. Ja. Dann hat er das Mountainbike irgendwie unter Busch versteckt und angeschlossen, ist hochgelaufen, hat sich dann, also man musste sich dann auf der Weißspitze noch ein Stück abseilen, um an die Dose zu kommen. Also musste die ganze Klettergeraffel mit hochnehmen. Das hat er auch alleine gemacht, hat sich dann wieder hochgeprusigt und ist dann mit Skiern abgefahren bis zu seinem Mountainbike und dann das letzte Stück wieder mit dem Fahrrad runtergefahren. Großartig. Da hat er sich verdient, ja. Da habe ich auch gedacht, Halleluja, nicht schlecht. Also der Typ war wahrscheinlich echt mehr als fit. Aber wir sind da trotzdem halt hoch, haben noch den zweiten Fund gemacht. Ja. Ich glaube, der hat in der Zeit, das ist mittlerweile auch wieder 2 Jahre her, ich glaube, der hat jetzt 5 Loks oder sowas. Der liegt auch abseits von irgendwelchen großen Touristenrouten oder sowas. Ne? Es gibt also Berge, auf denen, Menschenmassen hochtoben, wo du dann pro Jahr dann doch deine 2-stelligen Lokzahlen hast, aber irgendwie die Weißspitze. Na, das ist was mich so ein bisschen mittlerweile auch dann abturnt beim Cashen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da im Moment auch in so einem Loch. Also dieser Monat ist für mich auch so schlecht, habe ich in den ganzen 8 Jahren oder wie lange bin ich dabei? Ja doch, in den ganzen 8 Jahren so wenig habe ich, glaube ich, nie gefunden wie diesen Monat, weil ich keine Lust mehr habe. Also es ist auch wie, wenn ich lese das, wie gesagt, ich lese diesen Nothing But Stones immer mit, dann machen die bei so einem Cash schon ein Event und also selbst da kraucht dann alles hin. Es ist ja jedem, der das da nach vorne geht, der hat es verdient. So, Punkt. Das sage ich jetzt mal so. Aber wenn ich dann lese, da wird dann hingeflogen, das letzte Stück mit dem Leihwagen, dann fehlt mir schon so ein bisschen, der Weg ist das Ziel. Also diese Anfahrt gehört für mich eigentlich schon fast mit dazu. Das will ich gar keinem vorschreiben. Also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, was andere machen, sondern einfach aus meiner Sicht verliert dann der Cash dadurch, weil das dann einfach alles mit Geld erschlagen wird. Das heißt, ich fliege da hoch, das kostet irres Geld, aber ich fliege halt bis fast vor die Tür. In einem Lok stand sogar, er musste sich beeilen, weil sein Flieger zurückgeht. Dann hat schon einer überlegt, mit dem Schiff nach vorne zu fahren. Und das ist die Stelle, wo ich mich frage, warum machst du den Cash dann überhaupt noch? Da musst du nicht suchen, das ist einfach ein Steinhügelgrab da vorne. Und wenn du dich dann noch mit dem Boot hinfahren lässt, wo ist dann der Sinn, diesen Cash zu machen? Nur um auf irgendwelchen Events zu sagen, dass du den auch hast? Oder weißt du, da ist doch jedweder, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber da geht mir doch alles verloren eigentlich. Dann ist doch der Cash totlangweilig, obwohl es einer der schwierigsten da oben ist. Also, ja, wenn das zu viel Mainstream wird, dann geht mir das genauso, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. So geht mir das ehrlich gesagt im Moment auch mit dieser Seilbahn da oben, ne? Wenn ich sehe, dass dann Notes gelockt werden von wegen, ja, wir wollen da ganz gerne mit irgendwie einer Truppe von 30 Leuten die Wochenende hoch und macht euch mal drauf gefasst, dass da viel los sein wird. Ach nee. Wenn ich von JR das schon gelesen habe, dass da einer die Beschreibungszettel oben hat liegen lassen. Oh Mann, ey. Bisschen Hirn, bitte, muss doch da sein. Auch die letzten, die jetzt das sogar live getwittert haben, denen bin ich ein ganzes Stück gefolgt erst. Ne? Da war so eine Gruppe mit Live-Twitter. Das war mir irgendwann, ja gut, die laufen da bis zur Hüfte im Schnee. Erstens mal, wenn ich nicht dabei bin, kann ich das eh nicht so wertschätzen, weil ich es gar nicht einschätzen kann. Zum Zweiten fand ich es dann schon fast angeberisch nicht, aber ich fand schon so, weiß ich nicht, da muss man nicht live twittern, das muss man doch genießen und erleben, da nehme ich mir noch nicht die Zeit, noch ewig Tweets abzusetzen. Also, wie gesagt, ich will das auch gar nicht schlecht reden, also nicht, dass das wieder irgendeiner da draußen von euch falsch versteht, mir geht es gar nicht darum, da irgendwas schlecht zu machen, ich kann es einfach nicht begreifen, das ist eher mein Problem. Ja. Also ja, mir würde da was verloren gehen, ich hätte bei Nothing But Stones, wäre ich nie auf den Zapfen gekommen, Tweets abzusetzen, ich habe das zwar damals gefilmt, aber das war noch mehr Eigennutz, als das reinstellen zu wollen. Der Interceptor twittert gerade das oder schreibt gerade, dass die Weißspitze im Archiv liegt. Donnerwetter. Das wäre natürlich blöd. Aber es war ein schöner Cache. Ja, vielleicht ist das auch so einer, der gesagt hat, nee, mittlerweile laufen da Leute hoch, die da vielleicht gar besser nicht hochlaufen sollten, weißt du? Naja, das war, wir hatten damals eine total abgefahrene Tour. Also wir sind auf die Weißspitze hoch und dann über die Weißspitze rüber, auf der anderen Seite runter zur nächsten Hütte und dann sind wir nächsten Tag auf den Großvenediger hoch. Und da war das dann eher so, dass dann total viele Leute da hochgetappert sind und da lag dann auch irgendwie ein anderer Cache und da kann ich mir so gut vorstellen, dass dann... Du hast hier nicht mal gelockt? Die Weißspitze habe ich gelockt, doch. Nee, hier, dann ist das eine andere... Ja, dann ist es eine andere, warte mal, da muss ich mal gucken. Also was er hier gebracht hat, ist Weißspitze von Cache-Sucher. Nee, dann ist es eine andere. Wollte gerade sagen, den haben nämlich zwei exakt gelockt. 2008 und 2009 und das war's. Ich habe hier einen GC-Code, GC1626 Marta. Nee, das ist dann ein anderer, okay. Jetzt springe ich da mal einmal schnell hin. Warte, ich brauche nochmal, sag nochmal GC. GC1626 Marta. 26 Marta. Ah ja, das ist noch einer, der heißt auch Weiß. Ach, der heißt nur Weißspitz ohne E. Ah, okay. Oh, 7 Founds, ja, okay. Da. Und der dürfte seit ungefähr, weiß nicht, 6 Jahren liegen oder 5? Wieso stehen denn da so viele Notes drin? Ach so, weil der hat's von da versucht. Der hat's von da versucht. Und du stehst auch irgendwo drin? Ja, ich dürfte der Zweite sein, der Zweite. Oh ja, da bist du. Ach, wenigstens, du rettest mir gerade den Tag hier. Wenigstens einer, der mal vernünftig, also für so einen Cache muss man doch auch mal mehr als 2 Sätze schreiben. Also, ja, Kurzlogs mag ich eigentlich auch nicht. Ich erwische mich nur immer, also dadurch, dass wir viel jetzt auch in Familie cachen und meine Jungs ihre eigenen Accounts haben, aber natürlich nicht selber loggen. Weil sie dafür viel zu faul sind. Das wird echt anstrengend, sich 3 einigermaßen sinnvolle Logs aus den Fingern zu sagen. Ja, also ich persönlich habe gar nichts gegen Kurzlogs. Sie können von mir sogar aus dem Punkt bestehen. Nur bei diesen ganz herausragenden Caches, also diesen erreicht man ja noch nicht gerade in 5 Minuten. Und da schreibe ich dann auch viel. Also der hat es einfach verdient. Ja, weil auch viel vorne und hinten noch passiert ist und das wäre dann überhaupt total unangemessen, da mit 3 Worten zu loggen oder sowas, weil weiß ich nicht, da würde einem sicherlich auch so viel mehr dazu einfallen, was man erzählen kann. Aber es sind halt auch so gerade die Caches, die einem auch in Erinnerung bleiben halt, ne? Wo du dann echt drei Tage unterwegs bist und dann hast du halt wirklich einen Punkt halt, ne? Aber das finde ich echt total witzig. Ne? Ich werde mein Leben lang von diesem Nothing But Stones schwärmen. Das ist einfach so. Drei Tage zusammen mit der Ehefrau in etwas fortgeschrittenem Alter zumindest schon, also nicht mehr in Mitte 20, zu machen, ist schon einfach was zusammenschweißt, was man nie vergessen will. Da muss ich eine Frage auch gleich beantworten hier aus dem Chat, ob ich da auch Netz hatte. Ja, für die das vielleicht auch machen wollen, bei Nothing But Stones sollte man ruhig ein Handy mitnehmen. Man geht da so durch Hügel, ich will es mal, also Berge sind das nicht, eher Hügel. Und oben auf den Hügelspitzen hat man eigentlich immer ganz guten Empfang noch. Das nur mal so am Rande. Ich hab mir für solche Sachen, hatte ich mir, hatte ich auch mal im Blog beschrieben und getestet, hatte ich mir so einen Messenger gekauft. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Nee. Es gibt ein Gerät, das nennt sich Spot Messenger. Das ist letzten Endes ein Notrufsender, wenn man es darauf reduzieren will. Das Ding ist ungefähr Zigarettenschachtel groß. Ja. Hat halt einen GPS-Receiver drin und übermittelt dann auf Knopfdruck quasi die Koordinaten an Satelliten. Ah, okay. Und du kannst halt das Ding, also das hat letzten Endes zwei, drei Knöpfe, du kannst halt vorgeformte Nachrichten verschicken, das heißt, die legst du vorher auf dem Server ab. Und hast dann quasi so Check-in-Okay-Button, wo du sagst, okay, ich bin jetzt da angekommen, wo ich hin will. Und dann wird halt an eine vorgefertigte Adressenliste wird dann diese Nachricht geschickt mit den Koordinaten, von denen die geschickt worden ist. Und das kannst du kannst eine Notiz, glaube ich, dann diese, also so eine Hilfenachricht, wo halt eigentlich gilt, dass diese Hilfenachricht nicht für lebensbedrohliche, ja genau, das ist der richtige vom Interceptor, ist der richtige Link, der Finding-Spot. Du kannst halt eine Hilfenachricht schicken, die halt nicht lebensbedrohlich ist, das heißt irgendwie, ich bin jetzt mal, ich bin beraubt worden, kein Geld, kein... Ja, okay, klar. Nichts mehr. Versucht mal mit mir Kontakt aufzunehmen, wie auch immer, oder Hilfe zu schicken. Dann hast du immer noch den SOS-Button. Und wenn du den drückst, das geht dann an eine Notrufzentrale in irgendeinem Atombunker in Amerika. Die fragen dann kurz bei deinem Notrufkontakt zu Hause nach, ob das Sinn macht, dass von der Stelle, wo du gerade unterwegs bist, an Notruf gekommen ist. Und dann schicken die Helikopter los. Und ich folge diesem Spot auch per Twitter und die haben schon relativ viele Notfallsituationen aufgelöst. Na gut, 164 Euro, ich meine, ja, klar. Ja, das Ding ist nicht billig, aber du kannst es noch teurer machen. Ich habe noch diese Tracking-Funktion dazu gebucht. Ja. Das heißt, du drückst auf einen Tracking-Knopf und der übermittelt alle 10 Minuten deine aktuelle Position. Okay, ja, klar. Du kannst dann quasi auf so einer interaktiven Karte nachgucken, wo du gerade bist. Und das Ding verschafft zum Beispiel meiner Frau total viel Sicherheit. Ja. Weil wenn ich halt zu irgendwelchen Touren unterwegs bin, dann habe ich das Ding am Rucksack, das Ding trackt halt und sie kann da drauf gucken. Und wenn da Bewegung ist, dann ist sie beruhigt und alles ist in Ordnung. Und wenn wirklich mal ein harter Fahrt kommt, dann kann man halt immer noch die Hilfe holen. Ne? Ja, klar. Und du bist halt nicht von irgendwelchen Handynetzen abhängig. Hat der denn immer Empfang? Funktioniert das oder sind da irgendwelche Voraussetzungen? Indien und Nepal ist nicht so wirklich ausgeleuchtet. Ich hatte den jetzt einen Freund mitgegeben, der jetzt in Nepal unterwegs war und von dem habe ich irgendwie eine Woche nichts gehört und habe dann festgestellt, dass da nicht so viel Abdeckung war. Aber ansonsten hat er weltweit Abdeckung du musst halt das Ding irgendwie mit freiem Blick zum Himmel irgendwo hingehen, Knopf drücken, 2 Minuten warten und dann hat er die Nachrichten geschickt. Der muss doch ganz schön Sendeleistung eigentlich auch haben, damit der bis zum Satelliten kommt. Nee, gar nicht mal. Da sind 2 oder 3 AAA-Batterien drin. Was ich festgestellt habe, der braucht wirklich Batterien. Also mit Nickel-Metallhydrid-Akkus kommt er nicht klar. Okay. Auf dem Ortler hatte ich drei aufgeladene Akkus reingepackt und die Leistung hat dann nicht ausgereicht. Das heißt, da kam nur so sporadisch was an und das war nicht wirklich befriedigend. Aber was mir gerade übrigens, muss ich mal einmal reinfallen, ich gerade sehe, du hast ja auch mal einen Podcast gemacht hier, ja. Ja, unser Chat findet alles. Ja, die Zeit. Ich würde gerne, ich habe neulich auch, ich habe ja den Kram alles hier zu liegen. Ideen habe ich auch noch, mir fehlt schlichtweg die Zeit. Ja, stimmt, das ist schon ein gewisser Aufwand. Ich glaube, so unterschätzen die meisten auch, bis sie das erste Mal selber gemacht haben, ja. Ich würde gerne mal wieder weitermachen. Wie gesagt, ich habe noch diverse Themenlisten, die ich da durchaus unterbringen könnte. Hätte ich auch Bock drauf. Ja, aber die Zeit. Boah, ne, ich habe ja diesen anderen, den ich als Experimentier-Podcast mache. Also da kannst du gerne mal durchrufen. Da können wir uns bestimmt über ein oder andere Thema mal unterhalten dann. Da können wir mal über das Cachen sprechen. Ja, ja, dass du auch das. Nee, aber ernsthaft, der ist tatsächlich dafür, genau dafür will ich den haben, dass irgendwer anruft, ein Thema mitbringt und man sich einfach mal drüber unterhält. Also soll ja hauptsächlich zum Experimentieren sein, aber ich denke schon mal, dass der eine oder andere auch zuhören wird. Also von daher passt das da vielleicht. Ja, mal gucken. Und du hast selber die Arbeit nicht. Ja, letzten Endes habe ich mir auch gar nicht so viel Arbeit gemacht halt. Ne? Das ist halt, ich habe die ersten die ersten Podcasts habe ich nur mit dem iPhone aufgenommen und dann einmal kurz die Äs und die Stotterer rausgeschnitten und dann hochgeladen. Ja, also den Aufwand, wie ihr ihn jetzt betreibt, den habe ich gar nicht. Naja, du, machen wir ja auch nicht so viel. Also wir schneiden gar nichts raus, weil live ist live, da brauche ich später nichts rausschneiden. Und von daher ist das eher so eine Hardware-Schlacht. Ja, ist ja heute, willst du auch ein bisschen Qualität liefern. Klar, heute soll das einigermaßen klingen. Das ist eigentlich der größte Aufwand noch. Ja, das ist ja das Problem halt, ne? Dass man dann doch gewisse, also man hört ja dann doch den einen oder anderen Podcast und weiß, was so möglich ist. Und wenn man dann feststellt, es entspricht jetzt nur wirklich nicht dem, was du von anderen gewohnt bist, dann will man ja dann doch nicht auch alles raushauen. Nee, es gibt auch ein paar, wo ich einfach, selbst wenn ich inhaltlich interessant finde, echt nicht zuhören kann, weil die Qualität einfach so gruselig ist, dass das dann im Auto, da fliegen dir die Ohren dann weg und so, also schwierig. Aber selbst Lob stinkt, deswegen lassen wir das jetzt mal weg hier. Was ich gesehen habe, Events besuchst du aber ganz gerne, ne? Also ich meine, 4 Megas und 26 normale ist ja echt viel. 26 normale? Ja, in einem Event gucke ich nach. 4 Megas ist ja auch nicht wenig, also 4 Megas, ich glaube, ich habe auch nicht mehr, weiß ich jetzt gar nicht. Naja, die Megas sind relativ schnell erzählt. Also ich war bei der Mutter aller deutschen Mega-Events in Bremen damals. Ja, okay, ich weiß genau, was du meinst. Das fand ich großartig. Das war auch so ein Event, wo ich gedacht habe, eigentlich wirst du auf allen anderen Events genau das Gleiche machen, also nicht cachen gehen. Ja. Ich war tatsächlich den ganzen Tag auf dem Gelände, geschwatzt, da geschwatzt und ich war nicht einmal draußen, maximal die Kinder zu bespaßen, da beim Kistenklettern. War klasse, ne? Also ja. Ich war meistens beschäftigt, ich hatte die Dosenfischer damals gefilmt, hinter der Bühne, dafür sie selber dann den Film gemacht. Aber auch so, weil der Rest des Tages war da einfach fantastisch. Fand ich auch. Also das war immer noch für mich das Schönste. Würde ich so unterschreiben, ja. Also wenn ich so drüber nachdenke, das war einfach von vorne bis hinten, stimmte das alles. Ja. In seiner Einfachheit fühlte man sich aber trotzdem willkommen, ohne dass verkrampft versucht wurde, jetzt das Größte, Tollste, Größte, Längste, Breiteste zu machen. Es war einfach, einfach ein herzliches Ding. Also klar, es ist das Erste, bleibt immer am schönsten in Erinnerung, aber es hat mir auch persönlich mit am besten gefallen, gar keine Frage. Ja, auch so zum Schluss, also irgendwie auch der Ausklang dann, ja, das Konzert mit den Dosenfischern und dann hier, wir nennen es Dosenfischen, ja, dann läuft es immer noch kalten runter, ja. Mein Kleiner hat mittlerweile, es gibt noch ein Foto, da pennt er mittlerweile auf dem Stuhl, ist auch total fertig gemacht. Er hat davon nichts mehr mitbekommen, aber das fand ich einfach ein rundum gelungenes Event. Ja, fand ich auch. Also, weil selbst bei dem Konzert, der Klang war ja nun unterirdisch, da störte keinen Menschen. Überhaupt nicht, genau. Das war der harte Kern, war schon da geblieben. Ne? Ich glaube, viele haben das Eventgelände dann auch schon verlassen und dann hatte sich halt da so eine Gruppe zusammengerottet. Na gut, Gruppe, es waren ein paar mehr Leute, waren es schon noch. Es war immer eine schöne Stimmung halt, ne? Die meisten haben mitgesungen und das war echt cool. Wo ich gerade sehe, wie der Chat fragt, das hätte ich nämlich auch noch auf dem Zettel, 15 von 16 Bundesländern, was hast du denn gegen Thüringen? Nichts. ich überlege gerade, ich hatte vor einigen Tagen hier, wo ich bei diesem Tough Run war, habe ich halt das Saarland rot gemacht. Thüringen hat bisher noch nicht funktioniert. Ich bin jetzt am Wochenende auf eine Bloggerwanderung unterwegs in der Rhön. Vielleicht fahre ich auf dem Rückweg aber vorbei. Also ich habe überhaupt nichts gegen Thüringen, um Gottes Willen. Bloggerwanderung, sowas gibt es auch schon, mein Gott. Ja, so ein paar Outdoor-Blogger wollten sich. Ah, okay, Outdoor. Ja, okay, da passt alles zusammen, klar. Spontan treffen und wir treffen uns auf so eine Hütte da in der Nähe von der Wasserkuppe und wollen uns mal persönlich kennenlernen. Ja, dann nimm gleich Mikro mit. Mika schreibt doch, machst du eine schöne Dosen-Adventsfolge, die kostet dich nur 5 Minuten. Ja, das wäre vielleicht auch eine Idee. Na, mal gucken, aber ich vermute mal, dass das sind irgendwie, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Outdoor-Blogger und wahrscheinlich wird es dann auch eine entsprechende Länge haben. Blogflut auslösen. Mal gucken. Ja, von den Megas waren wir danach noch, was hatten wir denn dann noch hier? Lost in MV natürlich, als Mecklenburger. Ich bin ja aufgewachsen in Mecklenburg. War natürlich Lost in MV ein Muss. Ja, klar. Auch ganz großartig, weil wir sind da so, so grandios abgesoffen mit unserem Zelt. Ja, da gab es ja reichlich Filme und Bilder von der. Ja, ich glaube, es war bei uns der Anfang vom Urlaub und wir konnten vom Glück reden, dass wir meine Großeltern auf Rügen hatten, wo wir dann den ganzen Kram irgendwas für 3 Tage lang trocknen konnten. Und dann weiterfahren konnten. Ansonsten wäre der Urlaub gelaufen gewesen, glaube ich, weil sowas habe ich noch nicht erlebt. Also, dass das Wasser im Zelt stand und mein Sohn morgens aufgewacht ist. Also, eigentlich, wir sind ja nach dem Konzert, haben uns halt irgendwie zum Zelt durchgeschlagen, sind dann irgendwann nur noch durch die Pfützen durch, weil es sowieso keinen Weg vorbei mehr gab. Und auf dem Weg zum Zelt merkte man schon, dass das diese verdächtigen Schmatzgeräusche. Ja, ja, ja. Unter den Schuhen gab und das Vorzelt, ja, das fühlte sich auch so ein bisschen an wie ein Wasserbett. Und dann haben wir gedacht, ah, scheiße. Also wir hatten offensichtlich schon Wasser unterm Zelt, aber das Innenzelt war noch einigermaßen trocken. Ja. Dann haben wir die Zwerge in die Schlafsäcke gelegt und so einen Schlaf möchte ich haben. Die haben nach 10 Minuten haben mich echt gekratzt. Ne? Wir konnten unser eigenes Wort nicht verstehen, weil es draußen geblitzt und gedonnert hat und die Zwerge haben echt, die haben nichts mehr mitgekriegt. Und dann merkte ich langsam, wie das bei mir unter den Beinen bewegte sich das auch ganz komisch. Und dann haben wir nämlich überlegt, ob wir jetzt evakuieren. Da ging ja auch, glaube ich, Tweets rum, dass irgendeine Flugzeughalle aufgemacht worden ja, war. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn wir Zwerge jetzt wach machen, dann sind die auch wach und können nicht mehr weiter pennen. Und da kommen jetzt, sitzen was aus. Und irgendwie morgens ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es 6 war oder sowas, mache ich die Augen auf, nachdem ich dann doch mal irgendwie eine Stunde geschlafen hatte, guckt mich mein Großer mit großen Augen an und sagt so, Papa, mir ist kalt. Wie, dir ist kalt? Dann sagt er, irgendwie ist mir kalt, ich bin schon in einer Stunde wach. Und dann macht er den Schlafsack auf und liegt in einer Pfütze. Oh. Das Wasser im Schlafsack. Und ich denke so, Erik, du Depp, warum sagst du nichts? Ja. Ihr habt doch geschlafen, ich wollte euch nicht wecken. Oh, super, ja. Und dann haben wir natürlich alles evakuiert und die Jungs erstmal ins Auto gepackt. Der Mika hat noch gepennt, weil der als einziger auf so einer kleinen Anhöhe im Zelt lag. Der lag als einziger trocken und war extrem stinkig, als wir ihn geweckt haben nachher. Ja, klar. Aber das waren so die Erinnerungen in Lost in MV. Abgesehen davon, dass es am Tag vorher natürlich auch ein super Event war. Ne? Da war das Wetter in Ordnung und die Location, gut, man muss es mögen, glaube ich. Das denke ich auch, ja. Aber ja, was waren die anderen Megas, wenn wir überlegen? Die Fortsetzung, kein Dosenfischer war natürlich. Meine Jungs sind große Dosenfischer-Fans. Ah, okay. Und dann hatten wir hier noch, ach ja, genau, wir hatten noch Händchen geschüttelt bei diesem Ruhr-Dingens. Ach hier, ja, ich weiß nicht, du meinst Ruhr, nee, aber wie Dosen, nee, was war das? Dosensuche im Ruhrtal. Ja, irgendwie so Ruhrtal, ne, ich krieg's jetzt auch nicht genau hin, aber ja, das, ja klar, das war dieses mit Schwerte. Ja, genau, in Schwerte, ja. Ja, da war ich ja, also die Hälfte des Events war ich ja, so also wie die Paddelfraktion hatte mich kurz vorher gefragt, ob ich irgendwie so ich sag's mal so schlapp als Safety-Paddler. Ah ja, stimmt, fahren. Da hinten, ja gut, da konnte man ja fahren, stimmt, hatten wir auch gesehen. Und dann bin ich da halt mitgefahren, sehr zum Leidwesen meines Kleinen, der eigentlich mitfahren wollte, aber aufgrund des Wetters haben wir gedacht, nee, komm, das ist vielleicht nicht ganz so war durchwachsen. Geeignet, das Wetter war nicht so doll. Ja, stimmt, stimmt. Und die Events, wir haben einen witzigen, also wir haben einen ganz, ganz gut besuchten und gut frequentierten Stammtisch hier in Mönchengladbach. Der dürfte mittlerweile, heute kam, glaube ich, die Mail rum für den neuen, den 31. oder keine Ahnung. Also der läuft schon seit relativ langer Zeit und die Vereinbarung da ist auch den jeweils nächsten irgendwie einen Monat und einen Wochentag weiterzuführen. Dass halt jeder, cool, jeder Wochentag mal durch. Ja, klar. Durchgenommen wird und jeder mal die Möglichkeit hat. Da war ich am Anfang relativ häufig. Dann hatte man irgendwie so das Gefühl, ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die Füße, aber man hatte dann irgendwie das Gefühl, dass so die zweite Generation an Cachern ja, klar. den Stammtisch übernommen hatte. Und dann fehlten plötzlich alle, die man von früher kannte. Das war ganz komisch. Ja, das glaube ich. War ich da auch eine ganze Zeit nicht mehr, aber das scheint sich jetzt wieder zu ändern. Und, ja, wird auch immer gerne mal drüber gelästert, dass es dann immer die Alten würden sich so abkapseln. Ja, ist noch nicht mal so verkehrt, aber man muss auch mal realistisch sehen, ja, kann ich persönlich sogar nachvollziehen, weil es ist auch manchmal schwierig, wenn jetzt so nur über Cachen geredet wird, was ja einfach oft der Fall ist auf solchen Sachen. Und jetzt kommt da einer mit 100 Founds einen Monat dabei und setzt sich jetzt mit mir an den Tisch. Dann können wir uns über vieles unterhalten, aber über das Cachen eigentlich nicht, weil wir so einen unglaublich unterschiedlichen Horizont haben, dass das einfach nicht zueinander passt. Da geht es gar nicht um gut oder schlecht oder irgendwas, sondern es passt einfach nicht. Also das stelle ich dann immer wieder fest. Er erzählt mir dann voller Stolz, welchen schönen Cache er gerade gemacht hat. Und für mich war das halt einer, der so, ja, schön, dass er da ist, weißt du? Also es ist schwierig, finde ich, diese Stammtische. Es ist manchmal schon problematisch. Und so wichtig, hört sich jetzt vielleicht auch blöd an, aber so wichtig ist das Cachen auch gar nicht mehr. Das ist mein einziges Thema für so einen Abend wäre halt. Ne? Dann ist es dann eher schön, wenn du dann Leute hast, mit denen du schon länger zusammen bist, wo du dann auch mal andere Themen findest. Ja, absolut. Geocaching sicherlich eine Rolle spielt, aber halt nicht das einzige Thema ist an so einem Abend. Und wie gesagt, ist mal ganz angenehm. Mittlerweile nimmt es auch wieder ein bisschen mehr Gestalt an mit den Stammtischen. Ja. Mal gucken. Ich weiß hier, ich weiß nicht, hast du mal von den Halloween-Events, von den Chattels hier gehört? Nee. Ich weiß gar nicht, wie oft die das jetzt machen. Ich glaube, das war jetzt das 8. oder 9. Event schon. Ich habe da auch bisher nur von gehört und nie geschafft, da hinzukommen. Immer nur begeisterte Logs auch gelesen und sowas. Ja. Die haben eine schicke Location und die wird auch immer ganz wunderbar ganz wunderbar ausstaffiert für geschmückt. Aber sowas mache ich eher auch nochmal mit. Also deswegen, ich lese auch gerade im Chat hier, Mika sagt, jetzt komme ich zur Berolina und werde kein Wort mit ihm sprechen. Na klar werden wir sprechen, Mika. Du musst dir nur mal ein bisschen mehr Quota holen. Du weißt ja, wie viel ich sabbeln kann. Sowas gucke ich mir ganz gerne mal an. Also ich habe jetzt einfach mal, meine Frau studiert ja jetzt nochmal in ihren alten Jahren und dadurch ist sie echt, die 2,5 Jahre, die sie da studiert, wirklich ziemlich unter Druck und am Arbeiten und ab und zu ist sie froh, wenn ich mal nicht da bin und sie in Ruhe üben kann. Fahr ich mal schön nach Berlin, ne? Man kann da diese komischen 29-Euro-Tickets, obwohl ich habe 39 bezahlt. Na gut, aber auf jeden Fall fahre ich nächstes Wochenende mal zur Berolina. Das ist auch so ein Event, von dem ich mal jahrelang gehört habe. Und jetzt will ich mal hin und mir das angucken. Und deswegen, wenn du so sagst mit diesem, wenn das dann auch mit Verkleiden und Ähnlichem. Solche Events, da will ich dann schon gerne mal hin. Da geht es ja auch weniger darum, irgendwen zu treffen, sondern einfach dieses Happening zu erleben. Das finde ich dann schon spannend. Ja, die haben ja quasi durch Zufall oder aus Versehen haben die letztes Jahr ein Mega-Event draus gemacht. Ja, das war jetzt grandios. Aber das wäre mir dann schon fast wieder, also Megas bin ich eigentlich so ein bisschen mit durch. Also Leipzig hat mir nochmal sehr gut gefallen, weil sich's da verlaufen hat. Also weil es nicht wie ein Mega vorkam unbedingt. Aber ansonsten mit diesen Megas bin ich so ein bisschen, das ist mir alles langsam zu groß. Also ich finde so kleine Perlen. Wir sind mal irgendwann im November dann nach Stuttgart geflogen. Damals sind wir geflogen und haben dann da die Schlemmercacher besucht, die uns dann auch gleichzeitig das Taxi gemacht haben, Gott sei Dank. Und dann haben wir da ein Event besucht von Lilsche, Flöten zu Weihnachten irgendwie. Stimmt, das Video hatte ich gesehen. Das war einfach klasse, sowas macht dann Spaß. Also da habe ich, auf solche Events habe ich dann auch richtig Lust. Also die hier so vor Ort, die Events bei uns, ist für mich schwierig, weil die macht fast nur einer und der ist nicht so auf meiner Linie. Das ist gar nicht böse oder gar nicht böse gemeint oder so, aber der macht dann immer irgendwelche Spiele und alles dazu und das ist so gar nicht meins. Also, macht dann Gegen-Event. Ja, nee, also wir haben auch keine Probleme miteinander oder so, sondern einfach eine andere Auffassung von Event und deswegen dann gehe ich da nicht hin, dann würde mir das keinen Spaß machen. Ich will da irgendwo sitzen, mich entweder unterhalten oder unterhalten werden, indem da irgendwas ist, wie jetzt Halloween zum Beispiel. Ja. Aber ohne, dass ich teilnehmen muss, so ein Spielchen, da bin ich zu alt, glaube ich, für. Ich kann mir gut vorstellen, wie es da so geht bei den Events. Mehr zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht warum, aber Leipzig hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich weiß nicht warum. Von Anfang an war Leipzig bei mir überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Oh, cool. Keine Ahnung, ob es die Namenswahl war. Da warst du oder? Nee, ich war nicht Ach so, da. Okay. Das hat mich von Anfang an nicht angesprochen und ich habe es gar nicht auf dem Radar gehabt und bin auch folgerichtig nicht hingefahren. Okay, und, klar. Ich habe viel gehört danach, dass es dann doch ganz gut gewesen sein soll, aber ich kann es nicht sagen. Mich hat nichts angesprochen bei dem Event. Also ging mir absolut wie dir. Also muss ich echt sagen, ich habe am Anfang auch gedacht, da fliegen die mit auf die Fresse, das ist alles viel zu kommerziell und es kam auch nicht so herzlich rüber am Anfang, also jetzt von der Vorbereitung her, fand ich alles komisch. Ein bisschen war auch schlecht kommuniziert, mit den Campingplätzen gab es da ja so ein bisschen Zoff und so. Also fand ich auch alles sehr seltsam und für mich ja war der einzige Grund, da wirklich hinzufahren, dass ich so die Südländer-Cacher, die man sonst ja halt nicht trifft, da gut treffen kann, weil es in der Mitte Deutschlands ist. Ne? Da kamen die Schlemmer-Cacher, der Fortu-Cacher lief da rum. Also alle, die man einfach sonst nicht so eben mal kurz besuchen kann. Deswegen bin ich dahin und vor Ort hat es mich dann tatsächlich absolut positiv überrascht. Ja, also hätte ich auch nicht mit gerechnet, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Ja, was ich so gehört habe da, was da auf die Beine gestellt worden ist und auch vom Wetter her war es ja perfekt. Zu warm schon. Ja. Nee, im Nachhinein, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich ärgern soll, aber es ist ja eh sinnlos, sich im Nachhinein über irgendwas zu ärgern. Aber das war wie so ein Link, gut. Ich glaube nicht, dass das für dich was, du machst zum Beispiel dieses Lost in MV und so, was ich zum Beispiel gar nicht könnte mit dem Zelten, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ich brauche ein Hotel oder so ein Event. Ich brauche ein eigenes Klo, eine Dusche, gut deutsch gesagt. Und Leipzig war mehr so ein Event, wo man das fast wie so eine Messe besucht hat. Also vor Ort toll gemacht, die haben sich echt Mühe gegeben, das hat Spaß gemacht. Aber ich musste das Ganze auch immer mal wieder verlassen, um dann mit den Schlemmer-Cachern essen zu gehen. Oder wir sind nochmal eine Runde cachen gegangen. Also das war so eine andere Art von Event, weißt du, wie ich das meine? So, also ja, eher wie eine Messe, kannst du sagen. Ja. Es konnte auch nicht so herzlich sein, weil dafür waren einfach so viele Menschen da, so viel Mühe, die sich natürlich gegeben haben. Das war top, aber du kriegst natürlich keine Wärme, sag ich mal, da rein. Kannst du auch nicht bei der Menge Mensch. Ich bin auch bei den jetzt kommenden oder geplanten Events ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich, dieses Prora-Event, das klingt ja ganz gut, wobei ich da auch nicht ganz so sicher bin. Da will ich nicht hin. Der Jugendherberge. Also ich mag Rügen total. Dadurch, dass ich da auch Familien habe und relativ oft da bin, finde ich die Insel total toll. Nicht unbedingt im Sommer, aber... Ja, da kommt so eine Lost Place-Fraktion und da kommen alle mit ganz merkwürdigen Vorstellungen, habe ich so das Gefühl. Also das ist, da meine ich nichts von böse, sondern einfach, da, also ich passe da nicht hin. Nee, da, also ich habe auch Pora nicht gemacht, von daher hätte ich jetzt auch gar keinen Bezug so richtig dazu, weißt du? Also das würde mir schon fehlen. Ich habe es auch nicht gemacht, ja, aber du wirst natürlich recht haben, dass da wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Ja. Jeder verbindet ja mit Prora irgendetwas und dann bist du dann da und dann ist wahrscheinlich das Gelände gesperrt und du hast diese Jugendherberge und alles sucht sich Ersatz, Lost Places. Genau. Ich glaube, dass das ganz gefährliche Schiene ist. Also ich drücke denen alle Daumen, um Gottes Willen. Also alles Gute für die Jungs. Aber nee, also da werde ich mit Sicherheit nicht auftauchen. Also was mich reizen würde, wäre Koblenz tatsächlich nächstes Jahr. Aber ja, ob ich da hinkomme, ich weiß es nicht. Durch das Studium von Heike ist das bei uns alles schwierig, die nächsten anderthalb Jahre noch. Ich werde das wahrscheinlich spontan entscheiden. Also Koblenz spricht mich auch eher an. Das ist sicherlich auch mal eben so zu machen. Da gibt es auch einen schicken Campingplatz direkt unterhalb, also auf der anderen Seite von der Burg da. Ja, da muss ich aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, hört sich einfach, das ist für mich, ich glaube, das einzige Risiko, was ich bei Koblenz tatsächlich sehe, dass das platzt. Also wirklich aus allen Nähten. Weil alle begeistert jetzt schon sind. Ja. Die Veranstalter, also ich habe die kennengelernt auf der Gecko-Konferenz, die gefallen mir auch noch. Ah, ich habe das Gefühl, da will nächstes Jahr alles und jeder hin und das könnte dann auch irgendwann ein Problem werden. Ja, da sind wir wieder beim Thema zu viel Mainstream. Ja? Ich habe ja, also sowas tönt mich ja dann auch eher total ab. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob das so eine psychologische Ursache hatte, ich habe auch nie irgendwie Harry Potter, ich habe auch nie Jurassic Park gesehen. Weißt du, wenn alle Leute davon schwärmen, dann habe ich da gar keinen Bock mehr drauf reinzugehen. Und die Gefahr kann natürlich auch bei solchen Events sein. Ne? Ja. Da geht's mal ein bisschen, ich habe mich die ersten beiden Male, also ich finde den Alex Schweiger total großartig, ja. Und den Nordseetaufen auch total großartig. Ja, der Bekloppte, ja. Zwei, drei Mal nicht geschafft, da hinzukommen, weil es mal zeitlich irgendwie in den Bereich reinfällt, wo meine Frau Geburtstag hat, ja. Und ja, okay. Die kann sich an ihrem Geburtstag auch was anderes vorstellen, als mit Geocachern auf dem windigen Schiff irgendwo mal zu fahren. Also dann musst du mal über deine Frau nachdenken. Die lästert schon immer, wenn sie irgendwo, als wir hier in Schwerte reingefahren sind, auf dem Weg zum Gelände, da hat sie schon gesehen, ach, Geocacher, man erkennt sie, man erkennt sie. Das, da war es aber auch schlimm. Also Schwerte hat mich auch überhaupt nicht begeistert. Nee. Ja, nee, aber mittlerweile ist es ja fast schon eher konsequent, nicht zur Nazi-Taufe zu fahren für mich. Ja, ich habe jedes Mal abgesagt und war jedes Mal dabei. Also ich halte mich da jetzt zurück, ich sage da nichts mehr zu. Ich warte ja auf das Event, wenn er wirklich mal eine Fähre chartert und nach Island fährt. Das hatte ich ja damals nach dieser Kiel-Oslo-Kiel-Geschichte, als die ersten Gerüchte gestreut worden sind. Ja. Wir machen mal Island, habe ich gesagt, da wäre ich dabei auf jeden Fall. Also wir waren auf Island und haben da eine Fähre rausfahren sehen bei Sturm. Deswegen weiß ich, so ein Schiff wird er nie gemietet kriegen. Da braucht er nicht drüber nachdenken. Also da kannst du nicht mit. Also jetzt, ich drück den Daumen. Der Verrückte hat es ja jetzt wieder geschafft und tatsächlich die Helgoland auf die Füße gestellt. Das heißt, sie fahren ja wirklich nach Helgoland. Da hat er ja dieses schnelle Schiff geschartert. Ja. Er wollte mir sogar, was hat er geschrieben, Ricardo-Stuhl mit Multimedia-Anlage kaufen, weil ich irgendwo geschrieben hatte, nee, sorry, ich komme nicht mit, ich fahre lieber fürs gleiche Geld mit dem Katamaran darüber. Und ich werde auch tatsächlich mitfahren, aber er hat es tatsächlich hingekriegt. Also mir wäre es einfach, da kommen irgendwelche Kapitäne, die da zwischen den Halligen sonst fahren und sich da auch noch dreimal im Monat festfahren und die sollen mich dann nach Helgoland rüberbringen. Das ist noch ein ganz anderer Schnack von Wasser dazwischen. Also da bin ich gespannt auf die Berichte. Ich glaube, das wird eine großartige Tour, aber da kann ich leider, das wird für uns gar nichts. Alleine zeitmäßig passt das gar nicht. Ja. Also diese Tour damals, Kiel, Oslo, Kiel, die klang auch so verrückt, dass wir uns bloß kurz angeguckt haben und gesagt haben, das machen wir einfach mal. Großartig. Also wir waren ja auch mit den Kindern unterwegs und auch die hatten ihren Spaß da. Wir haben nette Leute kennengelernt, mit denen wir immer noch Kontakt haben. Ja, das ist teilweise dann so, ja, wie es unter Geocachern dann so ist. Ne? Deswegen mag ich das, ich will das ja gar nicht aufgeben alles, ne? Auch wenn es einen manchmal nervt. Ja, so viele nette Leute kennengelernt, die man gar nicht missen möchte. Und, aber wenn du dich aus den Geocacher-Medien in Anführungszeichen raushältst, außer uns musst du natürlich zuhören, dann geht das eigentlich. Also es ist, ich kann dich gut verstehen. Also im Moment ist es auch wirklich, ich weiß auch nicht, jeder pöbelt mit jedem rum. Ja, ja. Und selbst normale Einträge jetzt auf Facebook oder so, da ist immer gleich, also blöd, Idiot, Arschloch, das sind so die Worte, die scheinbar immer nur noch genutzt werden. Man müsste mal so eine Kampagne starten, wie die Dosenfischer es mal gemacht haben, mit mehr Höflichkeit im Umgang mit den Reviewern. Ja, aber auch das lesen ja bloß die es wirklich irgendwie ernst meinen und sowas. Na, aber da sage ich immer wieder, ich meine, wir sind halt an dem Punkt, Geocaching ist halt in der Masse der Bevölkerung angekommen und dann hast du da auch natürlich den gleichen Querschnitt, wie du ihn in der normalen Bevölkerungsstruktur halt auch hast. Ja, da sind genauso viele Idioten unterwegs wie im Alltag auch. Es ist halt keine kleine Clique mehr von irgendwelchen technikaffinen Leuten, die viel Geld ausgeben für ein GPS-Gerät oder sowas. Ne? Und da müssen wir selber von verabschieden. Ja, aber man kann trotzdem vernünftig miteinander umgehen. Ja, aber es gelingt den wenigsten im Alltag ja auch. Und sicherlich ist es ein hehres Ziel, aber weiß nicht, da bin ich jetzt ein bisschen desillusioniert, glaube ich, auch. Ist halt da genau wie in vielen anderen Bereichen. Man ist halt auch von Idioten umzingelt und dann muss man ja einfach abfinden. Nee, wir kämpfen weiter hier. Wir haben hier Bildungsauftrag. Wir versuchen es wenigstens. Ich werde da immer wieder drauf eingehen. Ich werde selber versuchen, mich da ein bisschen weiter zurückzunehmen, obwohl ich eigentlich nie beleidigt geworden bin. Oder ja, ich habe, glaube ich, auch nur einmal rumgepault ein bisschen und da ist man auch bin ein friedliebender Mensch normalerweise, aber da ist man auch ein bisschen der Kram geplatzt. Aber ich vergleiche das mal so ein bisschen mit anderen Sportarten, ja, weil viele Geocacher tun ja auch so ein bisschen so, als wenn jetzt hier durch die Einschränkungen, die eventuell hier und da drohen, weiß nicht, etwas völlig Absurdes passiert, ja, dass ausgerechnet die Geocacher jetzt Restriktionen unterworfen werden und ausgerechnet jetzt eingeschränkt werden. Ja. Wenn ich so ein bisschen umguckt, das haben andere Hobbys, andere Sportarten schon längst hinter sich. Ja, keine Frage. Das ist bei den Kletterern so, die dürfen nicht überall klettern. Wir haben bei den Paddlern gibt's Bachsperrungen, wo du halt nur noch als Bandit Run runterfahren kannst. Es ist egal, wenn die Masse groß wird, betrifft jedes Hobby. Das Geocachen liegt ja nicht am Geocachen an sich, sondern einfach ist die Menge Mensch, die da im Moment rumläuft. Obwohl wir da ja den Break-Even wahrscheinlich erreicht haben, habe ich das Gefühl. Ja, und die Einstiegshürde ist halt wesentlich geringer, ne? Wenn du jetzt, weiß nicht, beim Paddeln oder beim Klettern, da musst du halt noch ein bisschen was investieren, ja. Entweder an Mut und Traute oder halt beim Paddeln vielleicht auch ein bisschen Ausrüstung, aber hier. Ja, es geht schon um die Ausrüstung, da geht es ja schon drum. Da musst du auch ein bisschen Geld mitbringen und dann überlegst du dir schon, ob du das wirklich machst und so. Das ist schon was anderes. Ja. Guck dir die Mountainbiker an, ja, die haben genau die gleichen Probleme. Ja. Oder was hatte ich jetzt vor 2 Tagen hier in der Rheinischen Post gelesen? Sagen dir diese Parkourläufer was? Ja, die sich selbst den Parkour praktisch ausdenken oder so ähnlich. Ja, ich habe das mal, so ein bisschen sportlich, springen. Ja, genau. Und die dann aber querbeet überall durch. Ja, richtig. Die hatten hier in irgendeinem Ort, mir fällt der Ort jetzt gerade nicht ein, hatten die Ärger, weil sie irgendwie, weiß nicht, Regenrinnen beschädigt haben und keine Ahnung was. Und ja, klar. Das sind halt die Nächsten. Und man muss sich einfach damit abfinden, dass es ab einer gewissen Verbreitung, hat man halt die Öffentlichkeit und die Aufmerksamkeit. Ja, keine Frage. Ist halt so. Und dann bringt es auch gar nichts, da irgendwie an der Stelle zu, sich dagegen zu stemmen. Ja? Dann muss man halt akzeptieren, dass es so ist. Jetzt mit den Höhlencaches oder Klettercaches. Ja, wenn du dir so anguckst, wie so ein Baum aussieht, nachdem 30, 40 Leute hochgetobt sind. Ja, ich weiß nur zu gut. Obwohl, hier haben sie die Bäume gerade alle zugemacht. Also hat so offensichtlich tatsächlich der Owner sich an Groundspeak gewendet. Ja, das ist, hier geht das auch langsam los. Wieso komme ich jetzt? Warte mal, ich habe jetzt gerade so laut bei. Ja, du bist wieder in Ordnung. Ja, war eben so komisch. Also ich muss mich mit Skype noch beschäftigen, habe ich das Gefühl. Wir sind nämlich eben, glaube ich, ganz schön laut rausgegangen. Ganz komisch. Jetzt sind wir wieder normal, ja. Jetzt sind wir wieder normal, ja. Ja, Skype spackt ab und zu. Ich habe auch am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch mal eine Zeit, wo ich extrem viel T5 auch gemacht habe und dann auch auf diese Schnitzelstatistik geguckt habe und auch bei den Ehrgeiz hatte, ich würde ganz gerne mal unter die, weiß nicht, Top 50, Top 10, wie immer. Aber mittlerweile vor diesen vertikalen Leitplanken, das reizt mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also wir machen es, wie gesagt, 2-3 Mal im Jahr, weil es als Gruppenerlebnis und es einfach der wie soll man sagen, das ist so dieses Adrenalin-Eimer. Wenn man es selten macht oder nur 2-3 Mal im Jahr, dann ist ja das Adrenalin auch wirklich da, wenn man oben ist. Ich lese gerade im Chat, irgendwie haben wir so ein bisschen Tonprobleme heute. Dürften wir aber nur live haben. Tut mir leid, Jungs, aber da habe ich wenig Einfluss. Das ist dann Skype. 2 Sachen wollte ich nochmal klären, weil jetzt glaube ich, wir sonst schlafen uns die letzten weg, hätte ich fast gesagt. Nein, ich glaube nicht, dass einer einschläft. Hier sind ja noch genug im Chat sogar, was ich am meisten bewundere, dass sie so lange mitmachen. Du hast keine eigenen Caches mehr offen, war archiviert alle. War einfach, weil es sich nicht mehr lohnte oder irgendwann sauer geworden? Das hat 2 konkrete Gründe. Ich hatte größtenteils Mysteries. Ja. Das Feedback, was ich bekommen hatte, war eigentlich ganz gut, weil ich hatte so eine Abenteuerserie. Ich habe mir alte Expeditionen rausgesucht. Ja. Die thematisiert, habe da ein Rätsel draus gemacht, wo man ein bisschen recherchieren musste, ein bisschen sich mit der Thematik auseinandersetzen musste und hatte dann halt an irgendeiner Stelle eine Dose gelegt. Im Laufe der Zeit hat sich halt eine gewisse Abneigung gegen Mysteries bei mir entwickelt, weil ich hatte eigentlich angefangen, weil ich raus wollte und nicht um noch mehr am Rechner zu sitzen und habe mir dann auch gesagt, eigentlich kann ich ja relativ wenig gegen Mysteries wettern, wenn ich selber eine Mysteries gelegt habe. Ja, klar. Und als ich es dann halt angeboten hatte, ne, dann waren die mal gemuggelt und weg. Ja, und okay, da macht man sie zu. Mich hatte irgendein anderer mal angeschrieben mit relativ wenig Funden. Da habe ich gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Ich würde da ganz gerne einen legen. Deine liegt im Weg. Und ich gesagt, komm, öfter mal was Neues. Habe ich mal einen dicht gemacht, damit er sein legen konnte. War ein bisschen enttäuscht, dass es halt so eine Drecksdose war, die er da gelegt hatte. Ah, okay, aber da kann man ja mit leben, ja. Nee, aber das war der Grund, warum ich die aber zugemacht habe. Okay. Ich mag keine Mysteries und dann war es einfach nur folgerichtig, dass ich meine zugemacht habe. Und der Grund, warum ich jetzt keine neuen lege, ich würde gerne wieder, meine Jungs fragen auch, wollen wir nicht mal wieder, aber es ist hier so zugepflastert und als zugezogener, weiß ich nicht. Ich meine, wir sind ja alle mal irgendwie angetreten, um schöne Plätze zu bedosen. Ja. Und die sind besetzt. Die sind besetzt und mir fällt jetzt partout kein schöner Platz ein, also lass ich's. Ja, nee, klar, nachvollziehbar. Bilder auch nicht mehr. Am Anfang hattest du noch schöne viele Bilder. Ich gucke mir immer gerne die Galerie immer durch. Und fiel mir auf, das ist auch wenig geworden. Ja, das hat in der Tat nachgelassen. Da kann ich jetzt aber gar nicht sagen, warum. Ich mache relativ viele Bilder, aber irgendwie habe ich die jetzt in letzter Zeit nicht mehr in die Logs gepackt. Ich habe dann ab und zu mal einen Blog was reingestellt. Nö, hast du recht, ist mir gar nicht aufgefallen. Hat aber keinen speziellen Hintergrund. Vielleicht Faulheit. Wollte gerade sagen, mach mal wieder. Das lohnt sich immer, da freuen die Leute sich drüber. Ich weiß das, ich gucke selber auch immer gerne Bilder. Ja, vor allem auch in letzter Zeit. Ich hatte neulich mal getwittert, jetzt bin ich wirklich irgendwie ein Sonntagscacher, weil meine Statistik sagt mir, ich bin irgendwie, die meisten Funde hatte ich am Sonntag und im August. Also mein ganzer harter Outdoor-Spirit, Nimbus, ist alles für die Katz. Ja, ich bin nur im August und sonntags unterwegs. Und mittlerweile habe ich ja mehr, lass mich kurz gucken, mehr Regulars auch, wie war denn das? Mehr Regulars und Smalls gefunden als Mikros. Und der Ronny vom Team Bashira sagte dann noch per Twitter, ja, du findest die kleinen Dinger bloß nicht, aber nee, also mittlerweile suche ich mir wirklich die Perlen raus. Ja, viele Favoritenpunkte, große Dosen, schöne Multis, wo ich im Zweifel auch mit den Kindern laufen kann und da entsteht schon das eine oder andere Foto, was man durchaus hochladen könnte. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur Kram finden irgendwie. Meistens hast du da sogar noch die meiste Ruhe, weil die machen die meisten schon gar nicht mehr, die Multis. Ja, das kommt noch dazu, genau. Genau. Da Nee, siehst das du. ist, ich habe mich Ja. auch manchmal steht man da wirklich auch vor dem Problem, wenn du irgendwo anders hinfährst. Also ich benutze Geocaching sehr gerne, wenn wir auf Reisen sind. Ja, wenn wir Ja. hinfahren, dann ziehe ich mir eine Pocket Query und wir haben das in Schweden, wir haben das in Kanada, wir haben das überall anders gehabt. Ist einfach eine schöne Art, ne? Wenn du nicht Weiß gerade ich. irgendwas anderes vorhattest, dann suchst du halt eine Dose raus und machst du meistens auch Glück. Und es ist interessant. Ich habe mir dann irgendwann mal Gedanken gemacht, warum geht dir das zu Hause nicht mehr so? Ne? Warum hast du zu Hause nicht mehr so die Lust rauszugehen? Und habe da festgestellt, okay, sieht halt immer so gleich aus. Ne? Ja, stimmt. Ich habe keine Homezone, das heißt, der nächste Cache bei mir vor der Haustür, der noch da von mir ungefunden liegt, das sind 400 Meter oder sowas, aber passt halt nicht in mein Beuteschema und deswegen lasse ich ihn da liegen. Aber deswegen sieht halt, wenn ich mir die nächsten Caches angucke, sieht immer gleich aus, da passiert so wenig. Ne? Ich Ja, denke, okay. nichts Neues, nichts Neues, nichts Neues. Fehlt mir irgendwie der Antrieb, hier vor Ort auch loszugehen. Das heißt, meistens machen wir es in der Tat, wenn wir am Wochenende unterwegs sind mit Ja, den Kindern. klar. Geht mir ja nicht anders. Also, keine Frage. Ja, im Moment hänge ich da auch ein bisschen durch. Ich habe da auch, also weiß ich auch nicht, mir fehlt im Moment da die rechte Motivation. Spielt aber auch jetzt im Moment dieses Ganze. Ich mache mir auch selber schuld. Jetzt habe ich die News habe ich jetzt abgeschafft für uns hier, dieses Format Monatsnews. Glaube ich gelesen, ja. Einmal macht es wirklich viel Arbeit, weil man den ganzen Monat praktisch sammeln muss und das dann alles auch aufbereiten muss und. Zum Zweiten gehe ich mal davon aus, dass die Dosenfischer in den nächsten paar Wochen wiederkommen und die können das wesentlich besser und dann passt das wieder. Und zu guter Letzt will ich die News auch gar nicht alle lesen. Also das habe ich echt in den 2 Monaten gemerkt, die wir das gemacht haben, dass ich diese News nicht mehr nachverfolgen möchte, weil da so viel Scheiße läuft, von der möchte ich lieber gar nichts hören. Ja, ich glaube, das ist in der Tat so, ne, dass du wahrscheinlich danach die Sachen raussuchen willst, die jetzt nicht schon in ihrem Blog Ja, durchgekaut ja. sind. Und dann muss man sich wahrscheinlich auch zwangsläufig mit den ganzen auch negativen Auswüchsen Ja, beschäftigen, die man also nicht. das meiste, du guckst, du liest natürlich alles, aber das meiste sind halt tatsächlich negative Auswüchse. Ja, genau, das ist das Problem. Naja. Und das macht einfach keine gute Laune. Richtig. Und deswegen, also ich bin so halt froh, ne? Ich lese jetzt maximal hier den GA lese ich ab und zu nochmal. Weil die sind immer Unser kurz und knackig, die Texte. Polarisierer, ja. Genau. Er macht das gut, ja, keine Frage. Und ansonsten suche ich mir halt schicke Dosen aus und gehe raus. Und seitdem Ja. geht es mir seit 3 Jahren gut. Mit wenig Funden, aber mir geht's gut. Das ist das Vernünftigste, das ist das Wichtigste. Rausgehen und suchen und nicht so viel sich beeinflussen lassen von dem Mist, der da sonst läuft. Vor allen Dingen hat man dann langfristige Pläne, wenn mir jetzt meine Statistik sagt, Outdoor Spirit sollte 1000 Funde am 8. März 2018 erreichen. Ach, das hatte ich mir nicht angeguckt. Ja, das ist natürlich cool, klar. Ja, er rechnet das hoch, logisch. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Oh, ich weiß gar nicht. Die 9000, die sollte ich im November finden. Aber das wird wohl nichts werden, glaube ich, weil ich einfach im Moment kaum losgehe. Aber wenn das nächstes Jahr wird, dann ist das auch okay. Muss ich mir erstmal einen raussuchen, weil die 1000 habe ich schon immer gerne besondere gemacht. Ja, wie gesagt, also ich gucke schon auf die Statistik auch, ne? Und was ich halt sehr gerne mache, ist Länderrot färben halt, ne? Ich bin auch, also war beruflich auch oft unterwegs und wir sind auch so eine reisefreudige Familie. Länderrot färben macht super viel Ja, Spaß. Ich gucke stimmt. auch gerne drauf auf die Statistik mit den höchstgelegenen Caches, ne? Aufgrund der ganzen Kletter- und Bergsteigergeschichten Ja, und sowas alles. klar. Aber alles andere, weil ich halt genau weiß, dass ich da wieder auch ein gewisses Grundrauschen drin habe durch Caches, die ich A gefunden habe, nicht gelockt habe oder gelockt habe, Ja. aber nicht wirklich gefunden habe. Da sind auch ein, zwei da drunter. Ja, ist mir ja relativ egal. Letzten Endes ist es ja eh alles aufgeweicht, ja, durch die Eben, ganzen Power-Trails eben, und eben. Geschichten. Ja. Wir müssen sowieso aufpassen, was wir sagen. Ich sehe gerade jetzt hier, nach 2 Stunden, 4 Minuten Podcast hat JR sich jetzt auch gemeldet, hat seinen Namen gehört. Also wir dürfen jetzt nur noch gut von ihm reden. Ja, wen können wir denn noch nennen? Wer soll denn noch erscheinen an dem Fenster? Nee, Ein paar Sachen ausprobiert. also ich, wie gesagt, ich ziehe den Hut davor. Mir macht das immer viel Spaß, das Podcasten, aber ich staune auch, wie lange die Leute tatsächlich zuhören. Also muss ich schon mal sagen, wir haben mitten in der Woche und 22:06 Uhr und 2 Stunden dabei und es sind immer noch Leute, die uns zuhören. Also Respekt, Respekt da draußen, Jungs. Ja, wo der JR gerade dran ist, also ne, mit seinem Cash, ich würde den wirklich gerne mal machen, aber im Moment genau die Doppel-O's. Abracadabra. ich würde da wirklich gerne mal hoch, werde es sicherlich auch irgendwann tun. Neulich hatten wir ja, also wir waren quasi auf dem Weg nach Korsika und wollten halt Ja. den Jeepa-Cache da machen. Und für den Rückweg hatte ich eventuell noch gedacht, komm, wenn es nichts Besseres einfällt, dann können wir vielleicht nochmal in das Tal fahren. Vielleicht kriege ich ja nochmal ein, zwei Tage frei. Na gut, wir haben da noch was anderes gemacht, aber letzten Endes. Ja, was mich jetzt reizen würde bei dem Cache, ist wirklich im Winter da hoch. Das wäre cool. Das Schneeschuhtour, Ski mitnehmen und dann da runterfahren. Das wäre nochmal eine Maßnahme. Da muss stelle ich ich nochmal mir spannend nachdenken. vor. Ah, schön die Helmkamera mitnehmen. Aber bei den Helmkamera, da muss ich nochmal gucken. Da muss ich noch ein paar. Ich habe mir diese GoPro, da brauche ich Ja, noch ein paar ja. Akkus für. Die ist bei solchen Bedingungen, hält die mal nicht allzu lange. Wer wegen dem Akku oder? Ja, wenn die, Ja, die Kälte, klar, ja. ich hatte ja, ich habe mich ja lange gegen diese GoPro gewehrt, weil man da immer so ein bisschen aussieht wie ein Teletubby mit den Dingern kann. Und fand das gerade beim Paddeln nicht so wahnsinnig attraktiv, gerade auch wenn man sich unter irgendwelchen Bäumen durchwuselt, dann mit so einer Erhöhung da auf dem Helm rumzupaddeln. Deswegen hatte ich eher andere Systeme immer bevorzugt. Aber ja, die macht schon qualitativ echt viel Sinn. Aber dadurch, dass dieses Ding halt wie so eine Antenne da oben drauf hängt, hängt natürlich auch der Akku dann im Wind. Und Ich glaub es übrigens nicht. Jetzt ist Ocean auch noch da. Also ich muss mal irgendwo registrieren lassen, die Hörer vorher. Das ist ja echt spannend hier. Also du hast recht gehabt. Du hast noch mal gut berufen, ist es noch einer gekommen, siehst du. wäre nichts für mich. Ich bin Schnee, würde vermutlich länger runter als hoch brauchen. Ja, das werden wir ja mal gucken. Ich meine, es war ja mal ein Skigebiet, ne? Muss ja. Aber es sieht schon witzig aus. Du kannst von unten vom Tal kannst du echt diesen Tunnel erkennen und siehst da schon auch diese Klimawerbung, ne? Also Ja. bis wo der Gletscher mal ranging und diese Diskrepanz da von dem Tunnelausgang, das ist schon eine Maßnahme. Also kann nächstes Jahr gern noch ein bisschen tauen, wenn ich da hoch will. Ich möchte, wenn es geht, auf diese Eispickelschuhe da verzichten. Aber JR hat gesagt, ich muss die mitnehmen. Na, wir werden gucken. Wir werden dann nächstes Jahr zu viert auflaufen und werden versuchen, mit 200 Lebensjahren da hochzukraxeln zu viert. Wird, glaube Ja, ich, spannend. was ich so gelesen hatte, ist es ja eher Latschen halt, ne? Das ist ja die Herausforderung ist ja dann zum Schluss das bisschen Kraxeln zum Ja. Tunnelausgang und ansonsten ist es ja, wie ich immer so fies sage, stumpfes Latschen. Ja, klar. Ja, Na, mal mal sehen. gucken, läuft ja nicht weg. Eben. Steht schon eine Weile da oben, wird sicherlich auch noch eine Weile da oben stehen, wenn jetzt nicht gerade noch weitere Horden da rumtoben und den Lost Place da kaputt machen. Nee. JR, den lässt du also liegen bis nächstes Jahr August. Und wenn Heike und ich dann durch sind, dann kannst du den abbauen, dann stört mich das nicht mehr so. Ja, da liegen ja einige. Also ich glaube, der Jeeper hatte, glaube ich, auch noch wieder irgendwo einen Cache gelegt an so eine Vorruine oder sowas. Das ist mal erstaunlich, wie lange die Sachen dann wirklich da liegen, bis sie wirklich gefunden werden. Ne? Das Ja. ist echt schön. Ne? Also Also, wobei das wird für uns wird's der Letzte sein, der jetzt so einen Aufwand macht, weil dann reicht's auch. Also, Da fehlt ja, okay, dann kommt der nächste und dann kommt wieder der nächste. Nee, habe ich ja jetzt, also ich habe es jetzt wirklich gemerkt, genau dieses, es kommt der nächste und nochmal der nächste, genau das ist mir dieses Jahr in Schweden aufgefallen, nee. Das war dieser Halt, wo ich gemerkt habe, nee, das wäre jetzt ein Schritt weiter als Nothing But Stones und den will ich nicht mehr gehen. Okay. Also da ist einfach auch, mein Gott, ich bin ja selber 46, Heike ist über 50, wir kommen langsam in so ein Alter, wo das auch einfach nicht mehr ganz so einfach geht. Also da merkst du schon danach die Tour. Wir sind nicht steinalt und wir gehen auch noch nicht in Rente. Aber nee, Nothing But Stones, das ist sowas, das hat uns richtig Spaß gemacht, aber das ist auch die Grenze jetzt. Also da hört es dann auf. Das war auch, glaube ich, so ziemlich der letzte Cash, wo du gefilmt hattest, oder? Ja, genau. Also das Filmen aufzuhören hatte allerdings andere... Oh, jetzt habe ich schon wieder so einen Peak hier und bin zu laut. Also ich muss mich nochmal unbedingt mit Skype beschäftigen. Den letzten Film habe ich da nach noch gemacht. Ich habe auch noch ein, zwei Lost Places gefilmt. Aber zum einen ging es dann los, dass diese Filme ja langsam gefährlich wurden für die, die drauf zu sehen waren. Weil ja tatsächlich offensichtlich so die Behörden anfingen, diese Filme zu nutzen, um da auch... praktisch Hausfriedensbruch nachzuweisen. Dann ja, fing, ich weiß es, ja, stimmt. Ja, und dann fingen die ersten Owner an, ja, nee, wir möchten dann doch nicht, dass der da drauf zu sehen ist, der Cash. Und dann habe ich gesagt, nee, ich frage doch jetzt nicht jeden Owner vorher, ob er das will. Dann fing noch der Berufsgeocacher an, mich von der Seite anzuschießen, weil er eigentlich, glaube ich, nur sauer war, dass ich den Film vorhin gemacht habe von so einem Lost Place. Und dann habe ich es immer noch weitergemacht und dann hat irgendein Owner, der vorher gesagt hat, nee, kannst du ruhig filmen, dann plötzlich, nee, jetzt will ich das doch nicht. Und ach, das war mir dann irgendwann alles zu blöd. Dann habe ich gesagt, sorry, aber das muss ich nicht haben. Das habe ich für andere gemacht, nicht für mich selber. Also, ja. Ne, und dann haben wir das mit dem Film auch aufgehört, weil das hat auch echt Arbeit gemacht. Denn wenn du ja. filmst, kannst du nicht suchen. Ne? Also du hast von dem Cash schon ein bisschen weniger gehabt, wenn du ihn auch filmst, muss man klar sagen. Und der Hype war mir zu groß, muss ich auch sagen. Ja, ich hatte also diese ganze Filmerei mache ich ja auch ganz gerne. Und ich hatte mir, weiß nicht, ich habe vorhin beim Blog durchgucken und nochmal gefunden, dass ich irgendwann mal vor ewigen Zeiten, als ich, wie gesagt, noch jünger war und unbedarft, auch mal geschrieben, dass da wohl Geocaching-Filme ist sicherlich eine besondere Herausforderung, ja, weil ja. man will zu viel spoilern und muss es ja auch irgendwie anständig verpacken. Ja, genau. Und die größte Herausforderung, also damals fand ich es ja extrem grauenhaft, wenn man sich so Aufnahmen von Nachtcaches bei YouTube angeguckt hat. Ja, das wäre nochmal die Königsdisziplin, aber geht nicht. Nee, es geht einfach nicht. Am besten man lässt es. Ja. Das ist auch so die Erfahrung, die ich ja. gemacht habe. Nachtcaches hat echt keinen Sinn, das kriegst du einfach nicht vernünftig ausgeleuchtet. Das habe ich auch ein paar Mal versucht, nee, das wurde alles nichts. Was halt schön ist, also in meinem YouTube-Profil sind die Helmkameraaufnahmen, die ich damals auf dem Königsjodler, auf dem Klettersteig-Cache da gemacht habe, ist immer noch einer der meistbesuchten Filme. Damals leider meine erste Helmkamera kaputt gegangen. das ist noch so, was man glaube ich gerade so noch machen kann halt, ne? Weil dann ist auch der Cache eher eine Randnotiz von dem ganzen Film gewesen. Das war dann eher so der Klettersteig an der Stelle. Aber so reine Cash-Filme kann ich mir schon vorstellen, ja, dass man dann, ja, man will ja nicht spoilern. Nein, und dann waren auch die ersten Owner beleidigt, weil ich ihren Cash jetzt nicht so gut fand. Oder dann haben da tatsächlich mittlerweile die Leute drauf reagiert und sind dann nicht mehr hingegangen oder so eine Späße. Also mir wurde das alles nachher so viel zu wichtig genommen. War dann nicht mehr so schön. Dann kriegte man auch so einen gewissen komischen Bekanntheitsgrad, was mir auch nicht so, ich bin eigentlich schon tatsächlich eher Eremit. Und das ist mit dem Podcast etwas besser, weil man das Gesicht da nicht so hat. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, falle ich deswegen nicht unbedingt auf. Als mit den Filmen war das schon anders, dann kannte jeder das Gesicht. Nee, ist nicht so mein. Ich mache das gerne, ich sende gerne, ich rede gerne, aber eben trotzdem alleine. Du warst mal zu sehen, Donnerwetter, dann habe ich die Filme nicht gesehen. Doch, ein paar Mal war ich da auch drauf. Also, gut, das Hauptproblem war immer die Stimme, also... Das ja, die ist ja unverkennbar. Ne? Ja, das ist... Ich bin Schwerte quasi erkannt. Ja, das ist dann manchmal auch so ein kleines Problem. Aber das ist jetzt auch stöhnen auf hohem Niveau, also um Gottes Willen. Naja. Ja, aber so entwickelt sich halt so ein Hobby. Ne? Da sind wir wieder beim Thema. Es ist halt nicht mehr das gleiche Hobby wie 2007. Ja. Das wird nicht mehr so sein. Vielleicht, wer weiß, wie es in 5 Jahren aussieht. Ja? Ja, stimmt. Ob man dann überhaupt noch dabei ist. Oh, jetzt hört uns einer nicht mehr und einer hört uns zu laut. Also dieses Skype scheint ein bisschen auszuticken. Ja, da übe ich nochmal nächstes Mal mit. Ja, aber die Qualität ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ne? Ich hatte ja alles nochmal eingestellt, hatte extra noch einen Testanruf mal bei einer ja, Macht. testen, ob das alles so funktioniert, ob ich noch ein Headset brauche oder sowas. Aber nee, das ist top. Das Problem ist einfach, was er weitergibt an die Live-Hörer. Das Problem ist, dass du kommst per Skype auf meinem Rechner an. Der neue Windows 8 Rechner. Ja, wobei das kein Unterschied zum alten letztendlich ist. Also von der reinen Technik her, die ich jetzt da benutze, um das auf live zu bringen. Der kommt hier an und der Rechner gibt, wie sage ich das? Ja, er kommt an und der Rechner gibt das per Line-Out auf das Mischpult und gleichzeitig auch ins Internet raus. Und das Mischpult, das gibt sein, was er kriegt, zum Teil auch wieder zurück in den Rechner. Das ist irgendwie ein bisschen kompliziert, da habe ich auch extra Kabel für kaufen müssen, aber es war die einzige Möglichkeit, also praktisch gleichzeitig live zu senden und auf das Mischpult, weil das Mischpult besser aufnimmt. Die Live-Aufnahme hat nur 64 Kilobit und wird von 1000 Mics halt berechnet. Und die Originalaufnahme ist ein Tick besser, daraus mache ich später auch die Konserve. Und da ist dann ab und zu mal Skype, gibt dann den Ton komisch weiter an live. Auf dem Mischpult kommt das wunderbar an, aber auf live sehr seltsam. Ja, aber ich glaube, da waren jetzt aber die zwei kurzen Störungen. Ich habe diesmal eingestellt, dass Skype selber die Lautstärke regeln soll. Und ich glaube, das ist genau das Problem heute. Aber da können die auch mit leben. Unsere Live-Zuhörer sind hartes gewohnt. Ja, ich habe damals schon viel Schlimmeres gehört. Ja. Das denke ich doch auch. Ich habe einen Podcast, also irgendwie, ich höre im Autoradio oder ich höre im Auto auch kein Radio mehr, sondern ausschließlich Podcast. Ja, ich habe ständig irgendwie, glaube ich, 1,7 Tage Podcast ungehört auf dem Pop-Mikrofon. Das kann ich nie im Leben weghören, also da müsste ich nach Moskau fahren oder sowas. aber ich habe einen Podcast, habe ich festgestellt, ich weiß nicht, ob dir der mal untergekommen ist, dieser Hoaxilla-Podcast. Ja, habe ich kurz mal gehört am Anfang. Bei dem habe ich festgestellt, den kann ich im Auto nicht hören, weil die haben so eine irgendwie, also hochinteressante Themen, aber eine komische einschläfernde Stimme oder zumindest eine Stimme, die mich einschläfert. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Dass ich im Auto echt, also aus Sicherheitsgründen habe ich damit echt aufgehört. Gerade wenn du so nach so einem, ich bin ab und zu mal hier in Bonn unterwegs, das ist eine Stunde, anderthalb Stunden nach Hause fahren. Wenn du das dann nach einem etwas längeren Arbeitstag dann hörst, nee, da gab es mal eine Situation, wo ich gedacht habe, nie wieder. Nee, die habe ich am Anfang auch mal reingehört und waren jetzt eh nicht so meine Themen und nachher wurde es mir dann irgendwie zu abstrus und dann ging es eigentlich immer nur noch darum, wie man damit Geld verdient und bla und das war mir alles, nee, hat mir nicht mehr so gut gefallen, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, sondern war einfach nicht mein Themengebiet so. Ich habe so ein paar, die ich höre. Das ist natürlich hier der Tim Pritlove, fast alle, die er da macht, weil da einfach alles Substanz hinter ist. Das mag ich bei dem sehr gerne. Und von dem Holgi zumindest diese Telefonate, die höre ich auch sehr gerne. Ja, ich glaube, man hat dann so eine gewisse, auch durch Mundpropaganda, ein gewisses Set im Podcast. Ja, ja. Nee, die höre ich eigentlich auch. Auch schön Tiefgang bei dem Pritlove. Das mag ich. Das fehlt mir manchmal bei dem Holgi ein bisschen. Deswegen höre ich bei dem nur die Telefonate, weil ich die Gäste alle sehr, sehr interessant finde. Er ist mir ja auch zu aufgeblasen, weiß ich auch nicht. Also, und vielleicht auch zu professionell. Also da hört man den Radiomann zu sehr. Und das möchte ich beim Podcast ja gar nicht. Ich möchte ja Amateure hören. Ja. Ja, dieses Call-In geht ja, glaube ich, so in die Richtung, ne, von seinem... Ja, also er ist für mich auch wirklich ein Vorbild in gewisser Beziehung. Und ich will ihn da auch nicht kopieren. Das könnte ich gar nicht. Dafür ist er viel zu gut. Er ist nicht umsonst Profi. Aber so eine Variante davon möchte ich praktisch auch machen, ja. Weil er spricht die Gäste vorher ab. Ich möchte, dass mich Leute anrufen und ich weiß überhaupt nicht, wer da anruft. Das finde ich fast noch spannender für mich selber. Ja, kannst du doch warten, bis dein Personal Troll anruft. Ja, das kann natürlich auch passieren. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ehrlich gesagt, ich habe mich da am Anfang mal einen Moment drüber geärgert, klar. Und dann ging das aber auch an mir vorbei. Soll er machen? Mein Gott, ich kann es nicht verstehen, wie man so viel Zeit investieren kann, weil man irgendeinen nicht mag. Also da geht echt was an mir vorbei. Also meine Lebenszeit ist mir zu schade dafür. Hast du denn eine Reaktion? Du hattest ihn ja, glaube ich, irgendwie angezeigt oder sowas. Ne? Hattest du mal geschrieben bei Twitter? Ja, ich habe ganz normal per Online-Anzeige kann man das ja heutzutage machen. Und die waren auch sehr daran interessiert. Also das ist nicht so, dass sie das so abgewimmelt hätten. Aber er macht es halt über einen Tor-Client. Oh, jetzt werde ich wieder gerade lauter. Er macht es halt über einen Tor-Client und damit kommen sie im Moment nicht ran. Was ich immer schade finde, genau durch solche Schwachköpfe wird es irgendwann eine Vorratsdatenspeicherung geben. Ganz klar. Ja. Ja, weil man solchen Schwachköpfen sonst nicht her wird. Das ist einfach so. das ist eine hohle Birne. Und ja, siehst ja, die Ermittlungsbehörden haben keinerlei Chance, weil sie ja diese Tor-Clients im Moment nicht ran können. Ja, es ist wahrscheinlich wie mit dem Virenprogrammieren. Ja? Du läufst halt immer nur irgendwie hinterher. Und wenn es dann die Vorratsdatenspeicherung gibt, dann gibt es sicherlich auch irgendwie einen Weg, da wieder drum zu kommen. Also das ist immer ein bisschen Katze-Maus-Spiel. Nee. Also das ist ein ganz kleiner Schritt. Das ist das, was Russland gerade eingeführt hat. Tor-Clients raus und damit war's das. Dann hast du keine Chance mehr. Also da sollte man sich jetzt auch nicht zu viel von versprechen. Oder es wird halt so absurd schwierig, dass es keinen Sinn macht. Also wie gesagt, soll er machen, was er will, solange das auf meinem Blog, ich lösche das weg und dann ist das Thema für mich durch. Wenn ihn das dann glücklich macht, ist doch schön, dann freut sich wenigstens ein Mensch auf der Welt. Also dafür ist mir das also auch nicht wichtig genug, mich da jetzt noch weiter mit zu beschäftigen. Wie gesagt, das hat mich am Anfang 2-3 Tage wirklich geärgert und dann, mein Gott, wenn du irgendwas machst, was irgendwie 2 Zentimeter über andere rausragt oder überhaupt irgendwie rausragt, dann wirst du auch welche haben, die dir das neiden und die da drauf rumhauen. Ja. Ja, toll, der toll. Also da habe ich bisher, bin ich da gut bei weggekommen, glaube ich. Also nicht, dass ich jetzt hier nach Trollen frage, ja, das soll ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht gemeint haben, aber dadurch, dass halt auch die Webseite mit dem Outdoor Spirit, die läuft jetzt auch schon seit, ich habe halt mal versucht nachzugucken, wann ich die registriert habe, das dürfte so 2001 gewesen sein. Ja. Bis auf einmal gehackt worden, ist dieser Kelch bisher an mir vorbeigegangen. Also bei uns, Holzklopfen. Bei uns ja auch. Also nur ist unser Podcast natürlich, oder was heißt unser, er hackt ja eh nur auf mir rum und nicht mal auf Marco, ja sowieso nicht. Und ich glaube, auf dem anderen, den er da noch rumhackte, das ist glaube ich auch nur, damit das wenigstens nicht ganz so auffällt, dass das nur bei mir ist. Irgendwo bin ich ihm wahrscheinlich mal auf die Füße getreten. Ich habe nun auch nicht die geschmeidigste Art. Das ist halt so, ja. Wie gesagt, soll er machen, was er will. Solange es bei uns nicht auftaucht, merke ich da nicht viel von und dann ist es mir egal. Also ich werde einen Deibel tun, ihm da jetzt auf Twitter zu folgen oder irgend so einen Scheiß. Dafür ist das zu langweilig. Ja, ja, das trifft auch die Energie einfach viel zu wertvoll. Ja, genau. Also derzeit mache ich lieber was anderes. Also ich sage, das ist ja absurd, also diesen Aufwand zu betreiben. Aber wie gesagt, soll er machen, wenn es ihn glücklich macht, jetzt hat er doch schon wieder ein feuchtes Höschen, weil er jetzt hier einmal genannt wurde. Ist doch auch okay. Ach Mist, wieder nicht aufgepasst. Nee, ach weißt du, ich weiß, es heißt immer, man soll das dann auch totschweigen. Was soll's? Also, wenn so wie du jetzt fragst, warum soll ich da nicht drauf eingehen? Mein Gott, dann soll's ihn doch glücklich machen, wie gesagt. Ja. Ich hatte mal wegen dem Podcast, hatte ich auch mal überlegt, ich hatte ja meine 3-4 Folgen, die ich damals gemacht hatte, da hatte ich auch alleine gemacht. Und ich glaube, wenn ich was anderes machen würde, würde ich da eventuell auch an dem Format was ändern. Also ich finde diesen Schlagabtausch mit mindestens 2 Leuten, den finde ich fast noch einfacher, als wenn man sich da selber davor setzt und einen Monolog runterspult. Ne? Ja, das absolut. Das wirst du wahrscheinlich eh nicht sehen. Ne? Ja, absolut. Also ich habe das mit den Monats-News auch alleine gemacht. Hatte den kleinen Vorteil, dass, also ich mache das auch Teil für mich selber, ist ja nicht so, dass ich das nur für andere mache, es ist immer so alles schön gesagt, aber natürlich macht man sowas auch für sich selber und auch dieses Format ist eigentlich völlig absurd für mich, weil ich hasse telefonieren. Ja, ist so, und ich unterhalte mich auch ungern mit Menschen, die ich so gar nicht kenne, und das ist irgendwie dann auch schon fast so eine Art hier Selbstheilung, indem ich gesagt habe, scheißegal, jetzt probierst du das mal aus und mittlerweile macht es mir Spaß, weil es jedes Mal wieder eine Herausforderung für mich selber ist, also hat auch was, ist aber das anstrengendste Format. Also ich brauche den nächsten Tag nach der Sprechstunde echt frei, weil mich das Mental doch ganz schön anstrengt, weil es das genau das Gegenteil von dem ist, was ich eigentlich mag. Ja, meine Frau rollt auch schon mal mit den Augen, wenn ich, also ich bin auch im Vertrieb mit viel Telefonieren etc. Und wenn dann abends, jetzt ruf doch mal deine Eltern an. Nee. Alles nur nicht das, ich will nicht mehr telefonieren. Ich will einfach mit gar keinem mehr sprechen. Ja, aber die Schnauze irgendwann voll, ja. Ja, so einen Tag gibt es halt, ne, wo du einfach denkst, nee, jetzt will ich einfach nur meine Ruhe haben. Lasst mich alle mal, ne? Ja, muss auch sein. Lass uns auch Ruhe machen. Wir machen irgendwann mal in dem anderen Podcast weiter. Ja, aber relativ viel durchgezogen jetzt hier. Ja, eben, und schlafen jetzt. Oh ja. Jetzt, was merkt man, dass du telefonieren hast? Ach nee, waren 2 Stunden. Ja, nee, deswegen, Henny, mache ich es ja. Ich arbeite ja dran, das abzubauen, dieses Nicht-Telefonieren mögen. Nein, ich denke, ich hoffe, die wurden alle gut unterhalten. Ich denke, das haben wir auch wenn Cash ein bisschen kurz kam. Aber das ist ja bei der Sprechstunde auch nicht der erste Sinn. Von daher, glaube ich, haben wir jetzt wieder eine gute Unterhaltung hingelegt und die, die das per Konserve hören, freuen sich auch, dass sie eine lange Autofahrt machen können. Die sind bei uns ja die langen Podcasts gewöhnt, von daher. 2,5 Stunden, das könnte ich, na, gucken. Einmal Bonn hin und zurück. Ja, naja, dann hat sich's vieles gelohnt. Nee, denn, dann danke ich dir für den Anruf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, geht mir ganz genauso. Und wir hören uns mit Sicherheit nochmal. Davon würde ich mal ausgehen, oder wir sehen uns. Dann beschließen wir das jetzt mit diesen Worten. Ich muss noch 2, 3 Sachen gleich mal eben nämlich für 2, 3 Spezialleute machen. Und sag dir dann erstmal Tschüss. Und wie gesagt, freut mich, dass wir uns unterhalten haben. Ja, schönen Gruß in die Chatrunde. Ja, wenn noch einer da ist. 2, 3 haben wir durchgehalten. Ja, zumindest Ocean. Ja. Okay, alles klar. Dann schönen Abend noch. Ja, bis später. Danke dir. Okay, ja, ciao. So, da aufgelegt. Und jetzt muss ich ja noch eins machen, auch vermutlich hört das erst auf Konserve. Einmal für Lirk, der wird wissen, was gemeint ist. Moment. Den Chip hatte ich hier die ganze Zeit liegen, damit ich das noch für dich mache. Musste ich noch irgendwas machen? Ah, Mika fragte vorhin ja auch schon. Moment. Filmdosen sind nicht wasserdicht. Endlich konnte ich mal meine Effekte ausprobieren. Ja. Ach Mensch, Marc war auch noch da. Wie geht das denn? Ach so, Kinder im Bett, dann geht das. Ja. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich esse jetzt meine 3 Chips hier noch zu Ende. Hat wie immer Spaß gemacht mit euch. Ich bewundere den Chat echt, dass sie alle bis zum Ende durchhalten. Mein Gott, auch wenn er erst eine Stunde zu spät gekommen ist. Egal. Schon spannend. Bei 3 Stunden musst du eine Pause einplanen. Nee, wir machen jetzt keine Pause mehr. Wir machen jetzt Schluss. Ich spiele jetzt unseren Abspann und diesmal spiele ich auch den richtigen Jingle. Zum Anfang habe ich ja erstmal den falschen genommen. So, aber diesmal kommt der richtige. Ciao, ciao. So. Eine lange, lange Sendung geht zu Ende. Wir sind jetzt bei 2 Stunden 29,18. Das dürfte echt ein neuer Rekord sein. Aber ich muss sagen, war interessant, obwohl wir ja wenig Geocaching hatten. Okay, ich liebe natürlich aber auch Outdoor, von daher passt das natürlich. Da sagt noch einer Danke auch über Twitter. Bitte, bitte, gern geschehen. Tut mir mal ein bisschen leid für die Chatter, die mit iPad unterwegs sind und nicht mitmachen können, beim Chat zumindest nicht. Ich werde da immer noch weiter dran arbeiten, das habe ich auch schon erwähnt. Und jetzt habe ich ja diesen Experimentier-Podcast und dann werden wir einfach mal gucken. Ja, habe ich sonst noch irgendwas zu erzählen? Nö, eigentlich nicht. Ich wünsche euch jetzt auch allen gute Nacht. Ist ja nicht, ihr hört ja, wann ihr wollt. Ich mache einfach Schluss jetzt. Ne? Müsst ihr verstehen, ich bin heute echt platt.